Wir sind drauf. Sind wir nicht? Ich sehe es hier doch. Hier steht /24.mp3 und hier steht /mp3.mp3. Jetzt sind wir drauf. Und da steht MP5. Jetzt sind wir drauf. Ja, ich habe eben nochmal neu geladet. Und da waren wir nicht drauf. Aber ist egal. Hallo. Aber wir sind drauf. Und wir sind der Spieleabend. Drauf. Ist doch gut jetzt. digital neben mir hier sitzt die Alex. Hi, René. Ist die mit der nervigen Stimme. Dann der mit dem ostdeutschen, mit dem sympathischen, aber ostdeutschen Akzent. Ist sympathisch, aber ostdeutsch. Ist der Angbor. Guten Tag. Guten Tag. Dann haben wir das Quotenbärchen. Bärchen. Moin, moin. Namens. Und dann haben wir noch den, von dem ich wieder nicht weiß, was sein echter und was sein digitaler Name ist. Aber ich sag einfach mal Martin. Nee, Elektrobieren. Nee. Ach, ich hab's vergessen. Herr Kruse. Nee, Moment. Haben wir jetzt alle? Ja, nee, ich habe da noch ein paar Spielernamen, weil einfach mal jeder Martin heißt. Das ist voll scheiße. Bist du ein bisschen übersteuert? Oder hast du ja, irgendwo... Ja, du bist ein bisschen schlecht ausgepegelter Martin. Bin ich ein bisschen zu laut oder so? Na du, nee, du bist, hast du mal die Late Line gehört mit Jan Böhmermann? Jan Böhmermann? Nee. Wenn du was du gerade, die Anstellung, die du gerade hast, noch ein bisschen verstärkst, dann klingst du wie ein Volksempfänger. Hm? Echt? Geiler Scheiß, den wollte ich machen, den Sound. Das ist total cool, die Sendung. Ich schick dir danach mal einen Link dazu. Okay, Jan Böhmermann? Bin ich jetzt besser? Bin ich besser? Hm? Ja, ist auf jeden Fall besser. Jan Dönertier. Jan Döner, Jan so. Dönermann. Genau. Chaché. So. Nichtsdestotrotz ist ein sehr schönes Wort und deshalb sage ich es einfach mal, haben wir heute den Spieleabend. Und wir Spieleabend! Spiel. Alex, was spielen wir heute? Wir haben schon so lange nicht mehr Hangman gespielt. Ich würde so gerne mal wieder jemanden aufhängen. Mhm. Okay. Dann fangen wir mit dem René an, oder? Also mit aufhängen. Den René aufhängen finde ich eine super Idee. Mann. Alle immer auf die Kleinen, ey, ihr seid richtig scheiße. Wir haben dich auch lieb. Jetzt habe ich gerade aufgestoßen beim Gedanken an Alex. Du musst mir gibst du, Alex, solche Komplimente kriegst du echt selten, oder? Ja, und wenn dann meist in Richtung von René. Ich habe aufgestoßen, weil ich an Alex gedacht habe. Ja. Ja, nur so eine Frage. Hört ihr eigentlich meine Maus klicken? Ich klicke mal ein bisschen... Ja, man hört auch den Maus klicken. Das nennt man Soundbed. Ja, es wird mir aber nicht angezeigt, dass hier im Pegel ist. Das nennt man Atmos. Das nennt man Atmos. Entschuldigung. Hat sich unterbrochen. Also nennt man Atmos. Also, guck mal, ich steck nicht aus, die Sau. Guck mal hier. Da. Oder hier. Ich kann das auch. Da, da, da. Wollen wir alle mal klicken? Oh, lass uns alle klicken. Klick, klick, klick, klick, klick. Oh mein Gott, ja, das, so, okay. kann man auch 2 Stunden rumbringen. So geht das auch. Ey, wir sagen uns noch Kugelschreiber. Kugelschreiber, ja. Das ist eine schöne Sendung heute. Die ersten 3 Minuten schon erstmal einen Fehler gemacht und dann die 2 Minuten danach schon mal schlechte Wortwitze. Passt. Das kann nur noch schlimmer werden. Ja, herzlich willkommen beim Spieleabend, ne? Ja. Herzlich willkommen, Spieler. Ich war kürzlich in Berlin, da war, als ich aus der S-Bahn rausgestiegen bin, war ein unfassbarer Gestank. Und da habe ich gesagt, habe ich mir auch gedacht, so, hallo, herzlich willkommen in Berlin. Dieser Gestank sagt mir, ich bin in Berlin. Berlin ist eh eine Wolke. Ist nichts Neues. Okay. Aber auch eine Reise wert. Oh ja. Also wenn du auf dem Land lebst und die frische Land kennst, brauchst du Berlin nicht mehr. Ja, aber in Berlin gibt es definitiv weniger Kühe. Mhm. Also wenn ihr jetzt irgendwie alle irgendwie mal so 12 Striche notieren würdet, unter die ihr die Zahlen von 1 bis 12 schreibt, dann hättet ihr irgendwie mein Hangman-Wort. Okay. Schon mal notiert. 11, 12, in welcher Sprache sind die Striche? Also die Striche dürfen gerne auch in Kiswahili oder irgendeiner anderen urigischen Sprache. Und welche Farbe sollten die Striche haben? Meine waren jetzt schwarz und diagonal. Okay. Weil das Blatt halt so blöd liegt. Das lässt sich hier mit dem Excel-Klon, ganz schlecht. Machen. Warum kannst du den Monitor nicht drehen? Leg doch an der Seite was runter. Nee, der ist an der Wand festgeschraubt. Dazu müsste ich hier das Wohnheim einreißen, das wäre uncool. Okay. Oder abschrauben. Ja, dann hängt der aber nicht mehr an der Wand. Dann, Ja, aber dann kannst du ihn schief machen und dann kannst du ihn irgendwie wieder festmachen, wenn du gehst. Ja, aber dann ist er ja wieder schief. Also, das ist ja auch doof. Ja, aber dann kann ja der Nächste dann lösen. Ja, dann hat er aber dann an der falschen Stelle oder falsch gedreht und dann ist das falsch schief und dann kriegt er das Wort doch nie raus. Kann auch 90 Grad, ne, aber das hat ja auch nichts gebracht dann. Oder ich sag weil diagonal. Das ist eine Idee. Nee, komm, Buchstaben sagen beim Hangman ist langweilig. Wir sind innovativ, wir sind neu, wir sind die Jugend, also warum nicht mal Zahlen sagen? Oder Geschlechtsorgane. Nee, genau. Ich wollte Extremitäten sagen und dann auf und dann elegant auf Geschlechtsorgane umwandeln. René, wenn es groß genug ist, zählt das als Extremität. Na gut. So, Martin, sag mal Buchstaben. Ich hätte gerne ein Y. Das kannst du als Hügel auf einer Wiese markieren. Dann hätte ich gerne ein E. Ich weiß, ich bin langweilig und so, aber... Das darfst du auf die 5, auf die 6 und auf die 12 schreiben. Mhm. Ein Wort nur mit 3 E. Eieiei. Oh, eieiei, 3 E. Ich nehme mal das A. Das kannst du leider auch als Pfosten vermerken. Das war dann der erste Fehler. Das Y war es, genau. Dann bleibt dann noch Stefan, wa? Ja, ich hätte gerne das L wie Lutscher. Der Lutscher ist die 8. Doppellutscher quasi, also... Ja, auch nicht, aber 8 halt. Wir müssen heute sexuell anzügliche Doppelwitze machen. Und wir haben unseren letzten Zuhörer verloren, sehr schön. Nee, das war bloß ich. Ach so. Ah, ist das schön. Und unsere echten Zuhörer sind so krank und laden uns als Podcast runter. Das ja, du das sogar relativ häufig. Also ja. Ich habe mir jetzt mal diese bei jetzt dem neuen Hoster da, wo wir unser Zeug liegen haben, geschaut und das hören sich echt Leute an. Ich war definitiv entsetzt. Und die sind zufrieden. Ganz kurz, dieser Hoster, lässt der doppelte IP-Adressen raus? Wie jetzt, wenn du mit derselben, also es geht glaube ich nach Downloads, also weiß ich nicht. Nach Downloads und nicht nach Puffern. Wahrscheinlich müsste gehen, ja. Also ich denke, es werden komplette Downloads gezählt. Dann müssen Jan und ich dann nämlich auch mal drauf umsteigen. Dann wäre das nämlich tatsächlich eine ernstzunehmende Alternative zum normalen FTP-Server. Und das lässt sich auch mit Feeds verbinden und so weiter. Also da ist ganz normaler FTP quasi. Können wir dann, glaube ich, nachher nochmal drüber reden. Brauchen wir jetzt nicht machen. Kann noch mal jemand auf den Stand bringen, welche Buchstaben jetzt schon raus sind? Das Y? Und das A. Okay. Y, A, wie ja, nur mit Y. Richtig. Und das E und das L sind schon da. Nee, stimmt. Glaube ich, oder? Nee, Berlin war vor... Ja, Steffi war... Steffi. Dann hätte ich gerne ein X. Auch das wird zum Geigen umfunktioniert. Wusstet ihr, wenn man also keine Jax. Und dann einen Strich macht, um es durchzustreifen, dann wird es zum Stern. Oh, wie schön. Aber und noch dazu ein sehr hübscher Stern. René, kannst du auch außer Fasel? Z ist auch nicht dabei. Das Wort, was man jetzt formen könnte aus den Buchstaben, die wir rausgeworfen haben, heißt Jakz. oder Zyax. Ja. Und irgendwie einen Alien-Namen raus, oder? Vielleicht stoppt die Jungs Sachen Buchstaben. Ein S wie die Kuh. Das schreibst du am besten auf die 1. Dann haben wir bestimmt auch das C wie Cäsar. Das könntest du auf der 2 notieren, richtig. Damit hatte ich gerechnet. Du hast Eule falsch geschrieben. Nein, René, ich habe nicht Eule falsch geschrieben. Schön, bei vier Leuten den Überblick zu verlieren, wer dran ist, wer ist denn dran? Ich bin dran. Du bist dran, Berlin. Also ich hätte gerne das N auf der 4 auf jeden Fall mal. Ja, das darfst du da so notieren. Oh Gott, was ist denn deine erste Wortbaustein? Zeugs. Weißt du, kennst du? Kennst du? Schnecke wahrscheinlich. Schnecke? Das ist bestimmt sowas wie Schneelstraße. Richtig, was gelöst. Hast du einen Buchstaben? Ich nehme mal das H. Also das könntest du auf der 3 notieren. Oh mein Gott, da steht ja Schnee. Was, wo kommt der denn her? Lol, Raffel, YOLO. Stefan? Kennt ihr Spaghetti Yolonese? Ja. Kennt ihr den YOLO-Cast? Nein. Immer diese Jugendthemen. Das ist ja kein Jugendradio. Ja, genau. Wir werden bald beim ARD gesendet, aber auf diesen Hardcore-ARD-Sendern. ARD, nee, Quatsch, ZDF-Theaterkanal und so. Nur dieser Hardcore-ZDF-er. Stefan, hast du vielleicht den Buchstaben für mich? Ich hätte... G. Mach aus dem G einen Strick und schreib das G zu den Buchstaben, die wir nicht benutzen. Siaksk. Egal. Schnee. Martin. Ich bin mir sicher, dass da irgendwo ein V vorkommt. Ja, in der Liste von Buchstaben, die wir nicht benutzen. Man kann zum Beispiel Schnee. Schnee? Pfeilchen, nee, passt nicht. Ja. Nee, Schneepflanze, halt ohne P, aber das passt. Ist das sowas wie ein Fleischpflanze auch? Nee, Schneepflanze. Also Pflanze ohne P. Ich weiß nicht, du weißt ja, Alex kann kein Deutsch. Oder ist ein... Hat, nee, ich sag's nicht. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Hör mal kurz auf, sie sabbeln und bedient da in der Zwischenzeit mal Twitter. Mit links von so einem Trend. Ah, stimmt, du hast recht. Ich bin ja unser Twitter-Guy, ne? Ja. Ich hab doch schon vor einer ganzen Weile... Du warst gerade mal Spielabend, aber keine Links und nix. Na, die Links, die habe ich vor 16 Minuten, würde ich sagen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, stimmt. Okay, wenn ihr brauchst nicht, dann sag Buchstaben. Okay. Genau so, sag lieber einen Buchstaben, René. A, B, C. Nein, nur ein. Ist irgendwo ein Q drin, ne? Such dir eine aus. Du willst jetzt wissen, ob da ein Q drin ist, ja? Ja. Das Q ist die Wirbelsäule. Was? Das Q ist die Wirbelsäule. Das Wort ist, also wo? Nee, des Hangmans. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, haben wir noch ein paar. Ein Bärlein? Ich nehme mal das B wie Bärlein. Das ist dann das linke Bein. Das ist eine Schneeglumpfe. Nein, das ist kein Schnee. Dabei. Das könnte eine Klumpfe sein. Ja, was ist eine Schneeklumpfe? Ihr seid so lustig. Gibt es Schneeblumen? Ja, aber da haben wir das B schon, glaube ich, rausgehauen. Ah ja, stimmt, ja, sehe ich gerade. Ja. Das ist eben eine Schneeblume. Dachte ich, ja. Blume. Nach Stellern steht hier Steffi. Hatten wir das P? Na, was ist denn? Pupfelchen schon? Nee, aber Purzelchen ist jetzt das rechte Bein. Jetzt haben wir noch zwei Arme und dann habt ihr es echt verkackt. Alex, du kannst doch keine Physik, was ist denn eine Schneeflamme? Nee, A ist eine... Was ist denn eine Schneeflamme? Entschuldigung. Eine Schnee was? Eine Schneeflumme. Eine Schneeflumme, jawohl. Schneeflocke, ey! Ja. Danke, René. Das war jetzt aber ganz kurz vor aufgehängt, René. Das C nicht auf der 10 gesagt. Ja, ja, stimmt, du. Oh, Alex. Oh, ich hab euch deswegen. Minuspunkt, aber okay. Mehr als René, gib's mir ein A ab. Nee, als meins. Mein Schatz. Okay. Komm. Ich kann mir leider keinen Minuspunkt notieren, René gibt mir keinen ab. Ja, einer ich von euch. Nehmen in den Mund. Nehmen in den Mund. Kennt ihr das? Ja, ja leider. Oh, das ist so niveaulos. Kennst du auch, wie man Aale tötet? Ja. Deswegen ist... Aale tötet? Man macht einen Knoten rein und dann. Ich kläre dich später auf, René. Das passt schon. Ich habe mich gerade bei Kugelschreiber verloren. Ich muss gerade mal kurz abtauchen. Mach mal. Wenn er jetzt anfängt zu husten, dann hat er eine verschluckt. Schön, wie du mitmachst. Ich hätte auch ein Wort. Ich bin vom Stuhl gefallen. Tschüss, René. Spielst du das nächste Mal wieder mit, wenn du wieder oben bist? Wenn es wieder heißt, wie viel Buschte? Mit René. Wenn die Video anhätten, hätte die gerade meinen Fuß im na egal, wie viel Buchstaben? 12. Oh. 12. Und die nein, Schneeflocke ist es nicht. 19, 12. Die Jahre. Nee. Also wenn du 3 E ans Ende machst. Ja, die Jahre, ne? Mhm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hab 13 geschrieben, scheiße. Ich fang mal an. Ist da irgendwo ein E? Ein E ist dabei, und zwar an der zweiten Stelle. An der vierten Stelle. Oh. An der neunten Stelle. Und an der zwölften Stelle. So viele E's. Schnee, Löwe. Nein, Schnee, Löwe ist es auch nicht. Berglöwe. Alex, machst du den Hangman trotzdem mit? Kann ich gerne machen, ja. Das ist lieb. Ich weiß nämlich nicht, wie viele arme Menschen haben. 11. Also. Nein. Nee, ich hätte dich doch treffen sollen. Hast du mal ein Foto von dir, bitte? Können wir mal bitte die Pottperlen aufschreiben heute? Steffi, schreib mal mit, bitte. Pottperlen. Oh. Ich weiß auch nicht, wie viel Arme so ein Mensch hat, aber nach mir steht hier Martin. Ah jo. Ich hätte gerne ein Kuh. Ist nicht dabei. Aber es war ein guter Versuch. Wahrscheinlich war's, ja. Martin steht da, René. Martin, kommt der René. Ja, ich bin ich. Mach endlich mal was Sinnvolles hier. Ich hätte gerne ein N wie Nabel. Wie Nabel? Ja, wie Nabel. Das kannst du schreiben auf die 7. Also 7, 8, aber auf der 9 ist schon eine E. Ja. Ja, und draußen scheint die Sonne. Bei uns nicht mehr. Nö, ist weg. So richtig, mit Donner und Blitzen und Zeug. Krass. Ich habe schon Leute gelesen. Ja, total geile Scheiße. Krass, ich habe schon Leute gelesen, die beschlossen haben, dass jetzt kein Frühling mehr ist, weil es regnet. Ah, übrigens ist es Bärlein jetzt dran. Stimmt. Nimm mal den Siegfried. Der ist nicht dabei. Hätte ich dir auch sagen können. Dann steht da drin. Toll. Ein Wort, was ich Bärlein kenne, wir halt nicht, aber gut. Ja, könntest praktisch. Wenn ist da irgendwo der Theodor? Nein. Hm. Unschön. Ja. Martin? Da ist irgendwo ein Y drin. Nein. Oh, das war wieder sehr wahrscheinlich. Ein W? Ein W haben wir auch nicht. Hätte ich gedacht, ist vielleicht Weser. Antenne. Weser-Antenne. Ja, ein W ist ja nicht drin. Also ja, wird das mit der Weser, ja. Weser schon mal nicht. Airline. Ah. Haben wir auf der 6. Antenne, siehst du? Und da ist nur ein N. Ist egal. Psst. Das ist eine Antenne. Antenne mit. Ist da irgendwo ein R? Nein. Auch kein R. Ihr Ost könnte es eher so schön rollen im Hals. Das merkt man bei der Alex, ne? hier, passe mal auf. Ja, die Alex ist ja Hessin, das heißt, die muss eigentlich geboren werden. Ja. Hier, nochmal Gnade walten, Alex. Dreiviertel Hess, geborene Freilandpfälzerin. Das macht die Sache jetzt nicht besser. Naja, aber eigentlich doch. Aber nur wenn Alex zieht, dass Mannheim in der Kuppe ist. Oh Gott, nein. Dass Mannheim im Baden liegt, um Gottes Willen. Jetzt hätte ich mich fast im Kopf und Kragen geredet. Liebe Mannheimer, wenn ihr zuhört, ich habe das nicht gesagt. Okay. Geht übrigens im Chat auf webchat.freenode.net im Channel Mückmück. Aber den Nickname stimmt. Müsst ihr selbst annehmen. Ja, wäre besser. Ja. Wer war jetzt gerade? Schön, ich habe mir gerade Kaffee übergeschüttet. Martin ist, glaube ich, jetzt dran. Schon wieder? Mhm. Geht schnell, wenn einer weniger da ist. Channel Mückmück gesagt. Tschö. Ja. Ich hätte oder Spielabend. Haben wir leider auch nicht, es tut mir leid. Kannst du wieder so einen schönen Stern malen. Den X-Stern. Ah, oh, mach gerade mal. René, du bist jetzt übrigens eh dran. Ja, ich weiß. Ich hätte gerne das H wie Horn. Horn. Wie heißt? Haben wir auch nicht. Dafür haben wir jetzt ein linkes Bein. Es wird langsam eng, ne? Wir werden körperlich. Das ist mein Capture. Berlin. Nimm mal das M wie Mama. Hammer ohne. Das macht ein rechtes Bein aus. Ja, aber ich sag mal, die Wahl wird ja jetzt doch so langsam eng. Paula. Hammer. Mhm. Ihr müsst jetzt nur noch die richtigen Buchstaben raten, dann kriegt das raus. Das ist immer so beim Hangman, mein Lieber. Schön, er hat Hangman verstanden. Wow. Ach, deswegen gewinne ich hier nie. Martin? Ja, ich bin jetzt mal so gemein und sag, da ist irgendwo ein G drin. Wahrscheinlich auf der dritten Stelle. Ja, da. Und auf der 11. Jetzt hattest du nur wirklich schon fast. Können wir den Rest einfach mit K machen? Da sind ja nicht so viele, wir können einfach schon mal P, K, K. So ähnlich, ja. Bloß mit anderen Buchstaben. Und übrigens, René, in K haben wir nicht dabei. Das war Renés Buchstabe gerade, ja? Ja. Ich hab den jetzt einfach mal dafür genommen. Ja, ja, nee, war auch mein Buchstabe. Wäre auch mein Buchstabe. Na, weiter. Entschuldigung, Moment mal. Berlin. Das L, wie nicht. Das Hammer auf 5. Ja. Was haben wir auf der 5? Das ist doch nur wirklich fast, hä? Ist es ein deutsches Wort, was keiner kennt? Was haben wir auf der 5? Nö, das gibt's im Westen auch. Ein L, wie Ludwig. Also es ist nicht irgendwie Sozialist, Kommunismus. Nee, wer ist nicht Sozialismus, kein Kommunismus? Das ist ein Unterschied. Ach so. Ja. Mhm. Dass man den Kindern alles erklären muss. Lass dir besser... Lass dir 12 Buchstaben. Ja. Jetzt nur 12 Buchstaben. Es sind 12. 2, 4, 6. Ah, jetzt ergibt es auch ein bisschen mehr Sinn hier. Nee, Bärchen. Ach nee, warte mal doch. Ludwig? Ah nee, Alex? Nee, Alex war. Ah, Alex hustet gerade ganz doll. Und will nicht den letzten Fehler irgendwie. Ja, dann sag mal was. Pegel an. Da gibt's nichts. Richtig. Steige. Gott. Danke. Ich habe heute schon 2 Wörter gesagt von 2. Oh, Reim. Was hier reimt, ist gut. Hätte ich das wissen müssen? Ja, du wohnst doch in Hamburg, oder? Und da gibt's ja Hafen so mit bisschen Meeranbindung und so und da gibt's eine Pegelanzeige, wie hoch das Hochwasser ist. Ich bin schon so lange Podcaster, ich bin richtig versaut. Ich habe jetzt gedacht, du meinst den Audiopegel. Das war mein erster Gedanke, aber dann habe ich gedacht, nee, too obvious. Ach je. Haben wir Wärme im Boot? Ich hab ja. Da sollte einer von euch beiden jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum schmeißen. Also ihr könnt euch entscheiden, eins mit 19, eins mit 8 oder eins mit 9. Wir nehmen das mit 8. Mit 8. Ja, ich habe schon 8 Striche hier stehen, deswegen passt das halt gerade so schön, ne? Okay. 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 8. 7, 8. Ja, ich war heute mit dementen alten Menschen zusammen in einem Raum. Vielleicht kommt's daher. Und du hast dich gefühlt wie zu Hause, oder? Gefühlt wie zu Hause. Ich hab mich richtig eingefügt in die Menschen. Eine Viertelstunde und du bist da gar nicht mehr aufgefallen. Nee. Merkst du ja. Was? Merkst du ja. Was? So viel zum Thema Demenzwitze. Jetzt steckt es schon über den Podcast-Weg an. Weil Demenz ja auch ansteckend ist. Ja, eindeutig, sonst hätte das René ja heute nicht gekriegt. Eben. Ich hab mich beim Sozialpraktikum mal angesteckt. Bei René ist es mehr so Phantom-Demenz. Phantom-Demenz, es geht wieder weg. Es geht wieder weg, wenn ich mit dem Praktikum vorbei bin. Ne? Ist denn auch bei den 8 Buchstaben E dabei? Stimmt nicht. Auf der 7. Martin. Marin. Da ist garantiert ein N dabei. Ja, auf der 8. Ein N auf der 8, ja? Mhm. Okay. Dann hätte ich gerne ein... Ein K? K wie... Kuh, ist nicht dabei. Ich hätte gerne ein K wie Kuh. Es war schon irgendwas nicht dabei, oder? War jetzt alles schon dabei? Ja, das K ist K auch noch nicht dabei. Nur das K? Ich nehme mal das S wie Siegfried. Auf der 1. Okay. Sag mal bitte ein, das F und Berlin sagt dann nein, dann kann ich ein FKK jetzt machen. Alex? Wer ist denn dran? Du. Alex. Nö, ich hab das Wort. Also Ich halte das Wort. Ich halte nicht das Wort. Halt, stopp, ich halte nicht das Wort. Gehirn arbeitet nicht. Hab halt wie immer. Gehirn arbeitet. Du musst jetzt Buchstaben, Meister. Das ist Wort. Ich muss jetzt Buchstaben. Ist denn da ein C dabei? Ein was? Ein C wie Cäsar. Nein. Ein C wie C. Kein Cäsar. Alex hat sich gerade das Alphabet nochmal gesungen. Genau. Und kam gerade bei C an und dann dachte ich mir, wo ist es denn? Aber ist nicht dabei, gut. Bist jetzt auch nicht so weit gekommen, ne? Ja, Martin. Nee, dann ist aber auch Martin schon wieder dran. Ja, ich hätte gerne ein G wie ganz. Nee, haben wir nicht. Ganz und gar nicht. Kein ganz. René? Ja, ich hätte gerne nochmal das K. Na komm, du wolltest nicht den FK kaufen. Du wolltest doch das F haben. Schinken, aber Schinken passt da nicht, wenn kein K drin ist. Ja, aber es ist ja auch schon kein C drin. Ja, dann hätte ich aber, dann hätte ich gerne einen, meine Lieblingsbuchstaben sind schon weg, an R. Haben wir nicht. Wir haben auch bestimmt einen T. Haben wir leider auch nicht. Was? Und du bist dir sicher, dass das Deutsch ist? Das ist meine Frage, okay. Nehmen wir mal bitte nicht meine Art weg. Entschuldigung. Ist denn da irgendwo der Ludwig? Ja, auf der 5. Mhm. Martin? Ja, jetzt. Oh. Da muss ich jo, dann kann mal einer erstmal ein bisschen. Ja, kann mal einer spicken bitte. Kann mal bitte einer spicken. Mein Onkel. Ja, dann geh mal ran. Denn. Grüß deinen Onkel. Hallo Onkel Erwin. Na, wann ist ihn? Bitte? Ja, ich hatte angerufen. Jetzt bin ich hier allerdings gerade beim Spieleabend im Internet. Und ja, aber du hast die Tabletten ja gekriegt, ne? Ja. Und was spielt ihr da so? Ja, ein bisschen Counter-Strike, ein bisschen Quake und YouTube vielleicht noch ein bisschen. Nee, ich dachte mir eben schon, Erwin will jetzt das Internet erklärt tun. So, ja, machst du auf und dann hörst du uns eigentlich schon vielleicht. Aha. Ach, ist das schön. Ja. Ja, das ist so ein bisschen der Running Gag, ne? Ja. Ja, genau. Meistens bei Bärlein. Okay. Wann mal nicht? Auch ja. Einmal bei Spotto, ne? Mhm. Stimmt. Ja, sag mir dann Bescheid. Na, okay. Tschüss erstmal. Ja, danke, bis dann. Tschüss. Schön, noch grüßen. Grüß ihn mal noch. Für eine Grüße. Internet. Ja. Das Internet will mal winken. Ja. So, okay. Das war Onkel Erwin. Sehr schön. Gastauftritt. Der wird mal, ich hab's, ich spür's richtig. Der wird mal noch groß. Der wird mal ein großer Star. Der wird mal ganz groß noch. Wer, Onkel Erwin? Ja, natürlich. Der ist schon ein großer Star. Oh! Ja, er ist mit Freddy Quinn in die Schule gegangen und er sagt immer, er hat Freddy das Singen beigebracht. Aber das war so, ja umgekehrt. Ja, aber du sag mal, ich bin vielleicht auch mal jemand Berühmtes auf der Schule. Ich bin auch berühmt, aber ich weiß es halt noch nicht. Das weiß ich erst, wenn derjenige dann berühmt ist. Ja, apropos eigentlich? Schule. In der Schule lernt man Buchstaben. Wow, was für eine Überleitung, Alex. Was für eine Überleitung. Man ich werfe ja, ich, I'm the queen of. Ein P wie P. Pegel. Wie Pegel. Nee, Pegel ist nicht dabei. Pegnitz. Okay. Potsdam. Das ist ein Fluss. Ja. Und ist da irgendwo der war ja nicht dabei. Mir gehen die Buchstaben aus, die ich für wahrscheinlich halte. Ist da ein U irgendwo? Also mit Y und X oder Z. Ist da ein U irgendwo? Nein. Kein U, schade. Schulden. Ich glaube, ich bin dran und ich hätte gerne ein O. O ist auch nicht. Also, das, da bleibt ja nicht mehr viel übrig an ja, Vokalen und so. Wenn ihr ein wir haben einfach. Wir haben kurze Frage organisiert. Benni? Nee, ich glaube, Bärchen wollte noch was sagen. Wenn ihr einen einzigen Buchstaben raten würdet, der kommt nämlich dreimal vor, dann wüsstet ihr das. Ja, auf der 2, 3 und auf der 4, ne? René, hör auf dumm zu quatschen und sag lieber Buchstaben. Oh, jetzt hab ich gerade Schleim im Hals. Wollt ihr mal riechen? Wo hast denn den her? Weiß ich auch nicht, hab ich mir, glaube ich, auf der Straße eingesammelt. Darf ich mal streichen? S-T-R... Es gibt kein T. T, ne. Ich hätte gerne ein A. Möb. Ist es Sizilien? Ja. Wow, das war hart. Übrigens, René, dein Glaub A ist nicht drin. Oh, na gut, ja, ich dachte, habe mich schon gewundert, warum sagen die jetzt alle nichts? Warum? Aber ich danke, dass du es sagst. Naja, ich hol's so ohne Tor, dich, oder was wäre ich? Der arme Hangman hängt jetzt zum dritten Mal fast ganz an seinem blöden Galgen. Das kriegen wir noch ganz hin, wenn ich mein vier Buchstabenwort mache. Na, dann macht mal. Oder Martin macht seins. Ja, also mein Wort hat vier Buchstaben. Na, okay. Dann. Oh. Ja. Ist dabei. Ich sag aber Niveau. Na. Auf der 2. Ein A auf der 2? Ja. Wie bei Yacht. Maus. Ich hab schon eine Idee. Ich Maus. Ja. Nein. Was? Von wem kam das A? Von mir. Ja, dann bin ich ja dran. Ist denn da auch ein L? Nein. Ist auch keine Schade. Laus. Hätte ja sein können. Ich glaube, ich bin dran und ich hätte gerne ein U. Nee, auch nicht. Zählen Wörter auch als Buchstaben? Also ich meine für den Hangman? Nee, also wenn ihr sagt zum Beispiel Diarrhö jetzt für die vier Buchstaben, das ist falsch. Zählt es dann auch als Galgen-Dings? Nee. Nee. Okay. Da haben wir gerade 2 Fehler. Nee, stimmt gar nicht. Doch. Doch. 2 Fehler. Wir hatten das L und das was? Und das U, ne? L und U ist weg. Das B wie Bärlein. Nee, ist auch nicht drin. Dann bin ich, glaube ich, wieder dran und hätte gerne das X wie Xeldolf, keine Ahnung, irgendwas mit X halt. Xeldolf? Ja. Xantenne. Ja, Xantenne. Ja, Taxi. Ja. Mein Standardwort, das mache ich immer, wenn ich dran bin. Ja, eben. Ja. René, ich dachte mir vielleicht merkst du was? René, wir kennen uns nun schon so lange. Ja, jetzt habe ich deinen Namen vergessen. Steffi. Genau. Ach ja, Steffi. Oh. Wollen wir nicht mal auf eine höhere Beziehungsebene steigen? Wir könnten glaub, Facebook. Wir könnten Facebook-Freunde werden. Ja, warte mal. Ich rufe gerade mal Facebook auf. Wie heißt denn du nochmal? Steht da. Wer steht? Steht? Da. Also erst Martin, steht, hast du irgendwie eine Buchstabe? Ja, ich hätte... das nicht. Ist, bist du der mit dem V-Tier? Entschuldigung. Ja, bin ich. Ich hätte gerne ein P. Nee, wir haben es gelöst. Er hat Taxi, aber wir wollen eine Buchstabenanzahl von dir für dein Wort. Achso, ja klar, 33. Ach so. No fucking way. Nee, ja, ich kann Bock, ich hör auf. Ich setz aus. Na gut, dann lösche ich was und dann ist es nur noch 27 lang. Oh, na dann machen wir natürlich. Jetzt sind Donau, Darmstadt, Fahrtsgesetz. Nee. Hast du einfach das Ende gelöscht. Jetzt hab ich vergessen, wo ich bin. 1, 2, 3, 4, 5. Ah nee, 26. Ich muss ja dann den Plural in ein Singular und so weiter. Jetzt hab 26 Buchstaben. In eine Singularität überführen. Mhm. Genau. Ich bin wieder da, eben war ich weg. 26. Ja, 26 Buchstaben. Ja. Was? 26, ja. 26, so wie Alphabet, ohne Sonderzeichen und so. 17, 18, 19, 20... So, ich wollte euch bloß sagen, ich bin jetzt mit René in Facebook befreundet. Oh. So süß, ne? Ja. Und er ist ein Faultier. Ist das cool. Ich mag dein Profilbild. Ich auch. Deswegen muss gerade mal liken, sagt man so, ne? Auf Facebook liken. Ja, liken, ne? Ja, ich hab's nicht auf Google Plus, sonst könntest du ja Plus One, ne? Na, genau. Plus Eins. Radiorollenspiel. Ja. Check. Achso, nee, Radiorollenspiel. So. Nee, nicht Rollenspiel. Nee? Hörspiel. Radiorollenspiel. Das Radiorollenspiel steht hier. Entschuldigung, es sind so kleine Insider, die wir hier so, damit wir authentisch wirken, machen wir immer so kleine Insider, die keiner versteht, außer denen, die eingedingst sind. Das ist, damit ihr autistisch wirkt, meinst du wohl? Okay, autistisch, genau. Also, nennt sich eingeweidet. Ah, ich muss gerade mal kurz, es ist unfassbar warm hier, meine Haut klebt an meinem Stuhl. Oh, mach dich nackig. Nee, deswegen klebt die Haut ja am Stuhl, er ist schon nackig. Ja, ich schwitze. Ah, dann zieh dich was an. Oder so. Ja, wollen wir vielleicht mal anfangen? Das ist ganz grandiose Idee. Ich hatte ja gelöst, deswegen macht die Alex jetzt den nächsten Buchstaben. Habe ich jetzt gerade genau, das ist logisch. Gut, das dann macht die Alex das mal mit einem X. Ein X ist nicht vorhanden. Dann kommt gut. Läuse? Ja, nee. Gerade mal kurz, über die live zu hören. René? Ja, E. Ein E. Ja. Ein E haben wir auf der 5. Ist nicht dabei. Dann haben wir eins auf der A. Dann haben wir noch eins auf der 26. Ach doch, so viel. Krass. Wir sind übrigens im Webchat, im Chat auf webchat.freenode.net im Channel Spieleabend. Hm, stimmt. Da könnt ihr inswitchen und hearen, reinchatten und rumlollen. Euch anlocken und einloggen und umloggen. Bitte. Anroffeln. Anroffeln. Ich hätte gerne das R, wie anroffeln. Das R ist vorhanden. Und zwar auf der 6. Dann ist es auf der 11. Der 11. Und mehr nicht. Ich hätte jetzt gesagt, weil 26 Buchstaben, dass du einfach einmal das ganze Alphabet durchgedingst hast. Es ist ja aber kein Wort, also von daher schon das mal. War das R jetzt 6 und 11 und? Mehr nicht, schon 6 und 11. Achso. 11. Ihr habt jetzt irgendwie das Bärlein übersprungen bei den Worten Buchstabdingsen. Ja, da bin ich jetzt dran. Entschuldigung. Nimm ich mal das A. Das A ist ebenfalls vorhanden. Und zwar auf der 16. Doch so häufig. Ja, kann das sein, dass ihr bisher irgendwie immer recht hattet mit dem Buchstaben? Das ist... Außer X. Nein, ein X war noch nicht dabei. Ein X war da. Also. Ich zähle hier übrigens nicht mit, nur mal so. Naja, Steffi, ich schon. Okay. Steffi, was ist eine rautavistische Universität? Das erkläre ich dir später mal, aber du kannst dir mal das Studienfach durchlesen dazu. Das ist total toll, die rautavistische Universität. Rautavistische. Rautavistische. Die ist voll toll. Unität. Oh Gott, im Saarland? Mhm. Okay. Der Saarländer an sich. Aller gut. Wer ist denn dran? Meistens die fragt, oder? Ja, mach einfach mal. Ja. Dann hätte ich gerne das Nordpol, den Nordpol. Ja, ist vorhanden auf der 3 und auf der 20 und auf der 25. Ich hätte gerne das Ikratko hier. Ikratko ist nicht vorhanden. Schade. Was war das? ich hätte gern Siegfried. Siegfried ist ebenfalls vorhanden. Das darf so nicht sein. Es ist auf der 1 und auf der 13 und auf der 22. Auf der 1, wo noch? 1, 13, 22. Ja. Nächster. Auf der 3 ist sicher ein N, ja? Was, 30? Auf der 3 ist sicher ein N. Auf der 3 ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein N anzutreffen. Ich glaube, Erin ist dran, oder? Dann nehme ich immer das O. Das O ist zweimal vorhanden. Und zwar auf der 2 und auf der 24. Wie bitte, ist O auf der 2 und auf 24. Also Sonderschule geht schon mal irgendwie nicht, ne? Nee, dachte ich auch kurz. Wäre ja auch falsch. Ja. Die haben nur einen falschen Buchstaben. Das Steffi? Das kann so nicht sein. Du bist dran. Das D wie Deodorant. Das ist vorhanden. Wie genau wie Deodor. Das D ist auf der 4. Ja, das ist. Und da bleibt es jetzt auch. Genau. Wo ist denn das I? Ah, die nächsten Buchstaben habe ich schon. Das I? E? I? I! Da. Das I ist auf der 10. I! Ach, René. Ich hätte gerne das K wie Kumulation. Kesselgulasch. K. Jetzt kommen wir die Special Effects. Uiuiui. Das ist besser. Ah, oh, viel besser. Bleib mal so, bitte. Ihr redet alle durcheinander. Was war jetzt? Das K war nicht dabei, oder wie? Nee, war nicht genau. Dabei. Das K ist nicht vorhanden. Das, Walter, ich nerv mich selbst voll. So. Nehme ich mal das H wie Heinrich. Heinrich ist anzutreffen auf der 15. Das ist doch einfach. Jetzt bin, glaube ich, wieder dran. Ne? Und ich hätte gerne das Z wie Trommelrevolver. Das ist nämlich auf der 23, ne? Genau. Das Z wie Trommelrevolver ist auf der 23. Zone? Ja, mit Zonen kenne ich mich aus. Auch mit Sonderzonen? Ja, natürlich. Ich war ja in der entmilitarisierten, ne? Das ist Sonderzone. Jetzt, du bist eigentlich schon ziemlich nah dran, aber... Ich weiß, ich überlege bloß gerade noch, was es genau heißt. Ah, wie heißt es? Ja. Dann ja, ne? Machen wir erstmal Buchstaben oder so. Scheiße. Nee, Scheiße ist nicht mit drin. Aber das, du hast ein Z vergessen. Nein. Doch. Nee. Den 9. Hä? Nein. Verdammt, ich brauche Minuspunkte. Ich brauche es nicht auch heil. Neulich noch so einen Sample. Was für ein Sample? Ja, der Donner. Egal. Du bist raus. Ja, ich hätte jetzt Sonderbezirk gesagt. Sonderbezirks. Na, dann der Schluss. Nee. Aber nein. Wer auch immer dran ist, ich will wissen, ob da außer der 14 noch irgendwo ein C ist. Ein C. Ein C ist auf der 14. Und ansonsten ist da kein C drin. Doof. Ich hab da aber schon ein C drin. Hilft mir das? Nee. Ja, ich hatte es auf den 9. Den 9? Nee. Sonder irgendwas Ickir. Willst du dafür ein Wort draus bauen? Der 5 ein E. Ein ja. E auf der 5. Nicht zu laut? Du hattest vor allen Dingen zu verhalt. Du bist etwas verhalten. Ein Wortwitz. So, das René, hast du vielleicht eine Idee, wo irgendein Buchstabe sein könnte? Ja, zum Beispiel auf der 7 oder auf der 9, aber ich weiß nicht welcher. Das ist aber doof. Halt einfach. Und dann hätte ich gerne das U wie untenrum. Das U wie untenrum ist Hals. 19. Ja, natürlich nee. Hals. Ja, dann mach den mal wieder aus, nerv. Auf der 19? Ja. Ja. Jetzt sollte ich ihn heilen. Ja. Dafür übersteuerst du. Mhm. Geh ein bisschen weiter weg vom Mikro, dann geht's schon. Irgendwie hatte ich gerade eine Idee und dann war sie wieder weg. Dann habe ich auch immer geredet und da war sie weg. Ach ja, genau, ein F hätte ich gern. Das wie F ist in Ferdinand. Der Tat vorhanden auf der 17. Das habe ich mir nicht gedacht, aber okay. Schöpfungszone, Sonder. Beschöpfungszone. Nee, nicht wirklich. Passt ja auch nicht. Also man könnte natürlich jetzt irgendwie, man könnte jetzt mal ein G reinwerfen, weil das ist auf jeden Fall drin, weil die Beschaffungs... Naja. Ja, aber wird schon jemand oder könnte das nur jemand oder... Dann sage ich gerne ein G. Ein G ist vorhanden und zwar auf der 21. 21, wer hätte es gedacht? Wow, krass. Wie kommt es denn dahin? Sag mal, kann es sein, dass du bei Beschaffung vielleicht noch ein F vergessen hattest? Genau. Es ist keine Beschaffung. Ist ja alles, was beschafft ist, weil es nicht Beschaffung vielleicht? Ja, genau, die Sonder... Da ist auch kein BE. Da steht nur Schaf. Sonderbeschaffung. Da steht nur Schaf. Da steht nicht B-Schaf. Also Alex, da musst du uns jetzt aber echt raushelfen, weil mit Schafen kennst du dich aus. Selber. Wüsste jetzt trotzdem gerne, ob da irgendwo ein B ist. Ja, da ist ein B. Und zwar auf der 7. Warte mal, jetzt bin. Ja, auf der 7 ist ein B. Mhm. Ja. Aber sonst nicht. Dann hast du aber ein K, auf der 12. Ja, und Z haben wir noch vergessen. K. Mann, aber ich will, dass ein K ist. Ja, dann schreibt ein K hin, dann bim. Hast halt ein falsches Wort. B. Wirtschaftungszone. Ja. Ja. Danke. So. Yay. Haben wir alle ein Wort gehabt? Nee. Formeller Protest. Wieso? Weil ich das Wort scheiße finde. Minuspunkt. Könnte man gelten lassen, aber dafür gibt's Minuspunkte. Dafür habe ich einfach zu viele Minuspunkte. Das kann, also ich habe keine Rechte. Eben. Das ist so ähnlich wie in Sparta mit den Vollbürgern und eben den. Was spielen wir jetzt? Nee. Hast du Laterale? Könnte ich irgendwie bestimmt spontan. Ja, hast du Laterale oder was? Das klingt wie eine Krankheit. Hast du Laterale? Entschuldigung, ich habe Laterale. Laterus. Uterus? Der kommt später. Der wird dann da draus. Das ist wie bei den Schmetterlingen da. Die verpuppen, also kleine Raupe, die verpuppen sich dann und da kommt Uterus bei raus. Nee, der Uterus schlüpft aus dem Lateralen. So ähnlich, genau. So oder so ähnlich wird das sein. Ich darf gerade mal kurz Werbung machen für alle Sendungen, wo irgendjemand hier gerade, der beteiligt ist. Außer deiner eigenen. Außer meiner eigenen. Du ist das Grundrauschen auf yolo.de. Für das machen wir natürlich jetzt keine Werbung. Genau, richtig. Aber wir können zum Beispiel für den Fnordwind. Ja, Fnordwind. Genau, richtig, für den Fnord. Du bist Fnord. Ja, ach, den Typen kenne ich, das voll ein Arschloch. Ja, ja. Scheiße, ey. Jetzt weiß ich, wer du bist. Nice. René hat's. Was? Du bist der uns mal verarschen wollte. Du bist der behauptet hat, der wäre von Cicero. Nee. Doch. Ich kann mich echt nicht daran erinnern. Warte mal, in welchem Zusammenhang überhaupt? Also, vielleicht warst du gerade betrunken. Ich habe mal zusammen mit Thomas im Knorkpott und da hast du aus Versehen irgendwie im Internet was eingegeben und da hast du bis uns gekommen. Und da hast du so getan, als wärst du ein Cicero und wir haben das überhaupt nicht geglaubt und das haben wir nicht gezeigt. Hast du das? Der hieß Fnord. Nee, Fnord bin ich nicht, ich bin Fnordwind. Ja, der hieß irgendwas mit Fnord. Ja, Alter, Fnord ist ja ein generell gültiges Bild. Wort. Weltbild? Ja, das auch. Fnord ist ein Weltbild. Irgendwo schon. Ja, ich habe jetzt eine Krawatte, auf der Fnord steht. In Spiegelschrift. Ja. Senkrecht. Ja, und dann stehst du in Berlin und verteilst den Fnordturm. Diese Seite macht mich spontan wahnsinnig. Päpstinnenkarten. Ja, Päpstinnen Autogrammkarten. Die Gegenpäpstin. Mit dann genau, Sarah Wagenknecht oder so. Wusstet ihr, wie Sarah Wagenknecht auf ihren beschissenen Namen gekommen ist? Auf ihren Vornamen? S-A-H-R-A, Sarah? Also ich habe ja mal die rege Vermutung, dass ihre Eltern ihr den gegeben haben. Nee, ich hab die rege Vermutung, dass ihr Vater betrunken war und er muss sie halt irgendeinen Namen geben. Und dann hat sich gedacht, oh, Sarah ist doch... Entschuldigung, aber ich kenne, glaube ich, mindestens 3 Leute, die Sarah mit einem H hinten dran heißen. Ja, aber ist S-A-H-R-A. So wie Sahara, mit wenig A's drin. Wie Sahara, genau. Wie Sahara, nur ein A vergessen. Wie soll sie denn heißen? Sahara. Seine Sarah. Ja, doch, das könnte hinkommen. Das ist möglich. Ich kann mir vorstellen, der Vater war betrunken und hat im Krankenhaus dann wurde gebeten, bitte einen Namen auszusuchen. Und hat dann ein paar Buchstaben vertauscht und dann weggelassen. Weggelassen und da hat sich dann Sahara und Sarah und weiß nicht. Wollen wir jetzt spielen oder wollen wir jetzt über Sarah? Ja, also wir versuchen eigentlich die ganze Zeit noch den Zeit zu überbrücken. Ich versuche die ganze Zeit zu überbrücken, bis Alex Laterale gesehen hat. Und du kannst natürlich auch wahlweise Sarah suchen, aber Laterale wären schöner. Ein Mann schwimmt tot in einem Fluss, neben ihm schwimmt ein Seil, wie ist er gestorben? Er ist ertrunken. Mutmaßlich. Warum ist er gestorben? Der wollte sich an der Brücke aufhängen und irgendjemand hat das Seil abgeschnitten. Nein. Hat das Seil überhaupt was mit der Handlung zu tun? Schon. Der wurde von der Mafia umgebracht, die haben ihn versenkt und das Seil hat sich vom Betonklotz gelöst, an dem er da festgemacht war. So war es nächstes. Nein. Verstanden. Bei der Mafia wird man mit Beton nicht an Seil gehängt oder so, sondern da wird man aufs... Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, schön. Ja, hast du schon mal versucht, jemanden einzubetonieren? Das dauert ewig. Ihr nimmt lieber hier so ein Seil vor einem betoniert, ranbinden, fertig. Vor allem, wenn die dann immer noch versuchen rauszuklettern. Er wollte jemanden retten und hat das nicht geschafft und ist selber ertrunken. Nö. Er hat es geschafft und ist trotzdem ertrunken. Nö. Wollte sich die Person mit Absicht ein Ende setzen, mehr oder weniger dramatisch, und ist dabei anders ums Leben gekommen, als sie sich das eigentlich ausgemacht hat? Interessante Idee, nein. Derjenige hat sich am Flussbett mit einem Seil festgemacht und der ist einfach nur nach oben gekommen jetzt, weil er tot war. Nein. Nach oben so geblubbert. Nicht? Nein. Dann bin ich raus. Also es war nicht seine Absicht, sich ums Eck zu bringen. Eine Frage, Alex. Hatten wir ja schon beantwortet. Hatte er beruflich an diesem Gewässer zu tun gehabt? Was hat der beruflich an den Gewässer zu tun? Keine Ahnung. Ja, ich könnte ja zum Beispiel ein Fischer sein oder ein... Er wollte sein Boot anlegen mit dem Seil und ist dabei rausgefallen und ertrunken. Auch eine schöne Idee, nein. Ist er überhaupt ertrunken? Mutmaßlich, also ich gehe davon aus, ja. Also er könnte auch anders, aber wahrscheinlich ist er ertrunken. Könnte an dem Seil erstickt sein. Genau, er könnte an dem Seil erstickt sein. Das Seil könnte ihn erschlagen haben. Genau. Ich meine, das Seil ist eine Schlange. Nein. Haben Nagetiere damit was zu tun? Hat er versucht? Nein. Nein? Okay. Kein Nagetier. Ist Sex schon ausgeschlossen? Schließen wir dann jetzt hiermit aus? Ja, ich schließen wir dann hiermit aus. Viele Zwischlaute, damit ich meinen DSer hier mal ausprobieren kann, ob der DS. Also, du könntest noch sowas wie Sexspielzeug versuchen. Sexspielzeug, ja, das DS. Ja, aber da die DSer geht. Schön. Dann können wir das ausschließen. Seid ihr zum Spielen hier oder um eure Geräte einzustellen? Beides. Gut. Ich sage, es war nur für die Geräte. Alex, von einer ernst gemeinten Frage, können wir Sexspielzeuge ausschließen? Wir können Sexspielzeuge auch ausschließen, ja. Sehr schön. Also außer du hast in sehr ungewöhnlichen Situationen Sex. Nee, ich bin gerade mal kurz weg, ich sperre die jetzt aus. Was? Frei schwingt von der Brücke. Wen sperrt der aus? Die Sexspielzeuge? Ich soll die draus schließen. Ah, okay. Ja, jetzt ist es dann. Tante Alex versteht manchmal nicht sehr schnell, aber wenn sie dann versteht, hat sie verstanden. Richtig, René. Ich bin mal kurz, sorry, es tut mir unfassbar und unendlich leid, ich bin mal kurz 10 Minuten weg. 10 Minuten. 10 Minuten, Bussi. Tschüss, Ruhe. Ich stell mal einen Timer, ne? Ganz viel Liebe. Und wehe, der ist nicht in 10 Minuten wieder da, dann gibt's aber ordentlich Minuspunkte. Oh ja. So. Ist er Wasserski gefahren? Nee, Wasserski ist er nicht gefahren. War der denn absichtlich in dem Gewässer? Nee, der war auch nicht absichtlich in dem Gewässer. War der Sportler? Ja, also, ja, kann man. Ist er in Ausübung des Sports gestorben? Ich nenne halt auch nicht alles Sport, aber ja, könnte man so sehen. Ich bin verwirrt. Das freut mich. Ist der ein Kletterer? Nee, Kletterer ist er nicht. Ich rede jetzt nur mal ganz leise, um zu gucken, ob mein Limiter euch hier und so, ne? Aber du könntest ja trotzdem eine sinnvolle Frage stellen dabei. Ja, ich überlege gerade. Hat er versucht, technische Geräte einzustellen? Nein, er hat nicht versucht, technische Geräte einzustellen. Er ist kein Fallschirmspringer? Er ist auch kein Fallschirmspringer. Also ich habe mir ja sagen lassen, Fallschirmspringer haben jetzt ganz selten Seile dabei. Ja, Leinen, Seil, ne? Schnüre, ja, aber keine Seile. Also, war das ein eher dickes Seil oder eher ein... Ja, also war es ein dickes Seil? Ja, doch. Ja. Der gesagt hat beim Tauziehen gegen ein Boot verloren. Er hat auf einer Klippe gestanden und mit einer Fußballmannschaft Tauzi gespielt. Nein. Ich stand auf der anderen Klippenseite. Genau. Schöne Idee, aber nein. Kein Tauziehen. Hat das Seil überhaupt irgendwas mit seinem Tod zu tun? Oder ist das einfach nur, um uns zu verwirren? Nee, das hat durchaus was mit dem Tod zu tun. Also es ist auch schön, wenn es euch zusätzlich verwirrt, aber... Ist er einfach, war er nicht Schwimmer, ist über das Seil gestolpert, hat sich mit den Füßen in dem Seil verfangen, ist über die Klippe geflogen und ertrunken? Nein. Er war Bungee-Springer? Yay! Ja! Seil gerissen. Hey! Aber ist es wirklich Sport, wenn man einfach nur die Fallbeschleunigung ausnutzt? Na, es gibt, glaube ich, Leute, die betreiben das. Ja, aber es gibt Leute, die betreiben das als Sport. Wenn die runtergefallen sind, gehen die wieder hoch und dann gehen die wieder runter und dann gehen die wieder hoch. Und ich glaube, das macht dann irgendwie schon so viel Kreislauf und. Ja, okay. Soll ja auch ein gutes Cardio-Training sein, ne? Ja. Also so Treppensteigen meine ich jetzt. Ja. So. Warte, da war irgendwas. Vor einer Telefonzelle liegt ein Toter in Gummistiefeln mit aufgeschnittenen Pulsadern. Was ist passiert? Das ist ein ehemaliger Nokia-Mitarbeiter. Das könnte durchaus sein, aber würde jetzt nicht zur Lösung beitragen. Okay. Wusstet ihr eigentlich, dass Nokia früher auch mal Munition hergestellt hat? Munition ist benutzt. Ja, die haben auch so Munition für so Waffen und so Zeug. Also Nokia, Disconnecting People. Ja, ja, und Plastikschüsseln auch. Und ich glaube Gummistiefel. Gummistiefel und Fahrradreifen und Autoreifen und sowas. Ja. Gut, er hat Gummistiefeln, aufgeschnittene Pulsadern, tot. Mhm. Telefonzelle. Ne? Mhm. Hat er sich selbst umgebracht? Ja. War das Absicht? Nö. Hat er die Tür beim Rausgehen aufgemacht oder ist er einfach durch die Scheibe? Und hat deswegen die offenen Pulsadern. Der ist, glaube ich, nicht rausgegangen. Ich glaube, der ist rausgefallen. Durch die Scheibe. Wenn man gegen eine Telefonzellentür fällt, geht die meiner Meinung nach auf. Ja, du kannst aber gegen die Wand fallen. Dann fällt man gegen die Wand und sagt in der Telefonzelle also, ja, da zusammen. Da ist aber auch Dings hier, ne? Also, Klaus dran. Ja, aber du warst schon mal in einer Telefonzelle. Ist du hast schon mal gegen die Wand geklopft. Ja, ist gut, das klar. Sagen wir so. Also, diverse kaputte Telefonzellen gesehen. Hast du mal jemanden gesehen, der eine Telefonzelle kaputt gemacht hat? Wie viel Gewalt er dafür aufhalten muss? Nee, aber ich habe schon kaputte gesehen. Also, Also einfach nur gegen die Telefonzelle fallen reicht nicht, dass eine Scheibe kaputt geht. Das kann ich dir sagen. Er könnte gesprungen sein. Das könnte sein. Andere Theorien? War da Hochwasser, weil er Stiefel hatte. Nee, da war kein Hochwasser. Aber war gute Idee, mal nach den Gummistiefeln. Nee, es war kein Bauer. Hatte er Schafe. Könnte ja auch ein Schäfer sein, ist ja kein Bauer. Nee, er war auch kein Schäfer. Können wir Sex ausschließen? Wir können Sex ausschließen. Brauchst du die Esser? hat er telefoniert zum Zeitpunkt seines Todes? Ja. Weil war ja Telefonzelle. Ja, genau. Ja. Wie schneidet man sich denn in der Telefonzelle die Pulsadern auf? Hat da noch irgendein scharfer Gegenstand eine Rolle dabei gespielt? Also ein Messer zum Beispiel oder? Nö. Wobei fliegender Diskus oder? Nein. Also er hat telefoniert. Ja, er hat telefoniert. Mit dem Seelsorger. Nö. Er hat sich ja auch nicht selber umgebracht. Nee, war keine Absicht. Also er hat sich selber umgebracht, aber war keine Absicht. So weit waren wir schon. Ja. Ist er überhaupt durch die offenen Pulsadern gestorben oder passiert das? Ja, das. So? Nee, das war dann schon die Todesursache. Hat er sich an der Telefonkarte geschnitten? werden jetzt auch die wenigen, die wenigsten kennen. Entschuldigung, ich habe Sprachkaries. lass dir mal Ersatzsprache vom Spracharzt. Ja, klappert das? Die dritte Sprache. Alex, du klapperst. Das passiert manchmal. Ist den Kopf wieder geschüttelt. Ja, Entschuldigung. Du sollst ja auch keine Murmeln ins Ohr stecken. Mann, ihr lasst mir auch mal keinen Spaß. Menno. Wenn, dann pack wenigstens ein bisschen Stroh dazu, dann klappert's nicht. Ich wollte nur eure Grauschkulisse von heute vorhin auch noch ein bisschen und so. Ja. Hat er sich sehr erschreckt, als er irgendwas am Telefon gehört hat? Nein. Erschreckt hat er sich quasi gar nicht. Also ging ganz also mutmaßlich. Ja, also mutmaßlich hat er sich dann erschreckt, während er irgendwie da so und aber. Gemerkt hat, dass ihm die Pulsadern offen sind. Passiert einem ja jetzt nicht jeden Tag. Ja, also da wird er sich dann wahrscheinlich kurz erschreckt haben, ja. Aber nur kurz. Ja, dann war es ja auch relativ bald vorbei. Ja. Hat das mit dem am anderen Ende vom Telefon was zu tun? Hat der ihm irgendwas gesagt? Nö. Also der hat ihm nichts gesagt. Er hat das ja nicht mit Absicht gemacht. Nee. Ja, er kann ja dem hörig gewesen sein oder so, dass der gesagt hat. Für mach mal, schneide mal die. Nee, war ja nicht mit Absicht. Also. Nee, dann ist er ja. Also, wenn mir jemand sagt, schneide mal die Pulsader auf und ich das da mache, ist es ja doch irgendwo eine gewisse Absicht. Ja, schon, aber wenn er dem hörig ist, dann macht er alles, was der will. auch nicht aus der Absicht jemand anderen heraus. Also alle planten, dass der am Tag Abend noch wieder nach Hause. Ist das Glas der Telefonzelle denn soweit noch intakt? Nee. Nee. Hm. Ist ein Laster drüber gefahren? Mensch, richtig, Steffi. Nein. Wurde da reingeschossen? Übrigens, Martin, notier mal für den René bitte einen Minuspunkt. Der hat die 10 Minuten deutlich überschritten. Die Sau. Ja, also. Ja, es tut mir leid, ich höre aufmerksam zu, aber habe eigentlich gar nicht realisiert, was ich gesagt habe. Ich habe ein bisschen das Problem, nee, ich sag's nicht, es wird alles stören jetzt. Du hast also so eine Art Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also du hast zu wenig Aufmerksamkeit? Nee, mein Samsung Galaxy S3 verliert gerade 7% pro Stunde Standby und das finde ich. Ach du Scheiße! Ey, warst du damit schon mal beim Arzt? versuch mal eine Akkutransplantation. Ich würde einfach mal alle Programme ausmachen, die gerade irgendwie Strom fressen. Nee, das ist Homöopathie. Naja, wollte ich nicht mal weitermachen. Ich steig dann beim nächsten Lateralen wieder ein. So. Wir knaubeln noch an dem jetzt. Dann ist die Telefonzelle auf ihn draufgefallen. Nee, beim Telefonieren fällt einem sowas nicht auf den Kopf. Also die steht man noch. Da schon drin. Die steht noch. Scheibe kaputt, aber sie steht. Kaputt. Nee, eine. Also nicht die, also, ja. Oder die andere Tür. Nee. Also doch eine Seitenwand. Hey. Ja, eine Seitenwand. Ach, ja, und was ist, wenn du da mal gegen eine Seitenwand fällst? Na, der ist dann nicht gleich kaputt. Na, der dagegen gefallen ist er ja auch nicht. Also ist die Scheibe gegen ihn gefallen? Nein! Er hat sich da abgestützt, angelehnt und dann ist das aber zu viel Kraft gewesen für die Scheibe und dann war die halt durch. Nein! Doch. Nee! Guter Versuch. Haben die Gummistiefel überhaupt was damit zu tun? Ja. Und er hatte die an den Füßen. Nee, die waren an den Füßen. Muss ich jetzt mit an den Typ bei den Amis denken. Diesen Politiker. Egal. Sagen wir so, die Gummistiefel könnten darauf hinweisen, wer er ist und was er so tut und keine Ahnung. Okay, wer hat alles Gummistiefel an? Fleischer? Nö. Totengräber? Bauern? Nö. Meine Mutter? Die war's. Nee, die lebt noch. Ach so, okay. Dann weiß ich doch nicht. Warum trägt deine Kuchen? Der Mann. Nee. Hat er auf dem Bau gearbeitet? Kann sein, aber nee. Er hatte eine James Bond Uhr, die explodiert ist. Ganz eindeutig. Da eine Seite, wo die Scheibe kaputt gegangen ist. Ja, der hatte auch gerade irgendwie beide Arme überkreuzt oder so, weshalb auch immer. Also ich glaube aber nicht, dass ich James Bond jemals mit Gummistiefeln gesehen hätte. Das ist Tarnung. Ah, okay, das stimmt natürlich. Zwar einen schicken Anzug, aber Gummistiefel. Was ist mit den Gummistiefeln? Das ist Tarnung. Genau. Ja. Nee. Als er so aus dem Aston Martin gestiegen ist, haben die Leute gedacht, ja, das ist einer von uns. Guck dir die Stiefel an. Guck dir die Stiefel an, der gehört zu uns. Welches Grundes trägt deine Mutter eigentlich so häufig Gummistiefel? Weil sie die auf Arbeit tragen muss, weil die in so einer Art Großküche arbeitet und die müssen Gummistiefel anziehen, was so irgendwie in einem Kühlhaus auf Betonboden über 8 Stunden Arbeit nicht ganz so toll und bequem ist. Es kommt drauf an, was für Gummistiefel man hat. Ich hatte auch mal Thermogummistiefel. Genau, mit Heizung. Nee, so mit Möglichkeit, unten irgendwie so einen Kram reinzulegen, der so heizt. Glühende Kohlen. Auch eine Variante. Zum Beispiel, also so wie diese alten Bügeleisen. So, genau. Und so eine Stahl, so eine glühende Stahlplatte unten rein und dann laufen sie ein Stück schneller. Genau. Wir waren immer ich hatte ja immer abgefrorene Gummiklappen. Der wollte aber nicht zufällig Schafe vergewaltigen, oder? So mit den nee, hatte der auch nicht vor. Und, war ja bloß eine Idee, ne? Ja. Wo trägst denn du Gummistiefel? Gar nicht. Oh, okay. Also so dann machst du das wohl nicht, was er gemacht hat. Vermutlich, ja. Kein Fischer? Ui. Hast du schon mal gefragt? Dann warst du nicht laut genug. Angler war er, also Fischer war er nicht. Ja, das war ein Fisch, der ihn hier mit so Zacken, also ein Zackenbarsch vielleicht oder so. In der Telefonzelle. Ja, es sind ja, Telefonzellen häufig. Da wollte er Bescheid sagen, ich habe hier den massivsten Fisch gefunden, gefangen, seit 30.000 Jahren. Und dann hat der Fisch, der war aber nicht tot und das hat er dann bereuen müssen. Es war kein Zombiefisch. Also der Anfang der Geschichte klingt echt so, wie es hier steht, aber dann hört's auf. Es war ein Anglerfisch. So Tieffisch. Die haben ja eh irgendwie fiese Spitzen und so ein Zeug, hat halt geangelt und ein Anglerfisch. Voll giftig. Gefangen. Total. Und tiefste Angeln ist ja auch mittlerweile ein sehr, sehr neues, aber doch beliebtes Hobby. Und deswegen ich meine, hat man ja eigentlich. Nein! Okay. Hätte sein können. Hat er mit der Polizei gerade gesprochen? Oder mit dem Notarzt? Nee. Entschuldigung, ich habe mir die Pulsadern aufgeschnitten. Können Sie dann noch. Ist das richtig so? Das blutet jetzt. Kann ich das so lassen? Oder muss ich da vielleicht doch mit zum Arzt gehen? Pflaster drauf machen. Ja, Pflaster drauf. Ja, ein bisschen Pflaster drauf, es geht schon wieder, das verheilt sich. Alex? Anwesend. Diese grausame, aber doch interessante Geschichte eventuell auflösen, dass der René das kann ich natürlich reinhängen kann. Und von das kann ich natürlich gerne tun. Ein Mann war Angler und hatte gerade einen sensationellen Fang gemacht. Vor lauter Begeisterung konnte er keine weitere Minute warten, hielt mit dem Auto vor der Telefonzelle an und rief seine Anglerfreunde an. Während des Gesprächs deutete er begeistert mit seinen Händen die Größe des Fisches an, durchschlug mit dem Telefonhörer die Glasscheibe und schnitt sich dabei die Pulsadern auf, verblutete dann vor der Kabine. Da können wir mal froh sein, dass wir Handys im Freien benutzen können, ne? Ne? Da können wir einfach Fotos schicken. Weißt du, dass er im Fluss schwimmt mit einem Seil neben sich? Das war das Rätsel vorher. Der war Bungee-Springer mit dem Seil. Und das war gerissen und da ist er halt. Ne? Okay. Ja, gut, dann kann ich jetzt wieder einsteigen. Sehr schön. Hätte er sich nicht auf den Hocker gesetzt, so würde er glauben, dass seine Freundin eine Selbstmörderin ist. Warum? Sie stand auf dem Hocker mit einem Seil um den Hals. Ja. Nein, sie stand nicht auf dem Hocker mit einem Seil. Sie stand auf dem Stuhl, auf dem Tisch, auf dem Rücken von einem anderen Mann. Nein? Nee. Ja, dann weiß ich es nicht. Löse auf. Vielleicht will ja noch jemand anders mit mir spielen, René. Ja, es antwortet keiner. Können wir Sexspielzeug ausschließen? Können wir. Gut. Hat der Hocker überhaupt was mit Selbstmord, mit dem Selbstmord zu tun? Ja, also Moment, ich lese nochmal. Hätte er sich nicht auf den Hocker gesetzt, so würde er glauben, dass seine Freundin eine Selbstmörderin ist. Warum? Aha. Ja, René. Sie stand nämlich nicht auf dem Hocker. Richtig, sie stand nicht auf dem Hocker. Weil er saß da ja. Richtig. Das heißt, weil in blöden amerikanischen Filmen immer man sich vom Hocker stürzt, kann sie keine Selbstmörderin sein, weil er da nämlich jetzt sitzt. Nein? Nein. Ja. Na, also er sitzt da und deshalb weiß er, dass seine Freundin keine Selbstmörderin ist. Er sitzt da, deswegen weiß er, dass seine Freundin keine Selbstmörderin sein kann. Nee. Lebt sie noch oder ist sie schon? Nee, die hat sich. Sie ist dann nicht mehr lebendig. Richtig. Sie hat sich, also sie ist hat sie gegangen. Nicht, sondern ist. Ja, sie ist gegangen. Ist sie dann also tot? Sie ist tot. Ja, Stille muss auch mal sein, ne? Ist sie freiwillig gestorben? Nee. Also ja, nee. Also da geht's nicht drum. Es geht darum, wenn er nicht da sitzen würde, dann wüsste er nicht. Also vollkommen uninteressant. Nein, wahrscheinlich ist sie nicht freiwillig gestorben. Hätte ja sein können, ich setze mich mal hier hin und sterb. Er hat auf dem Hocker gesessen. Also er sitzt jetzt auf dem Hocker, aber bevor er auf den Hocker gegangen ist, war da ein Abschiedsbrief. Achso, war da ein Brief, dass sie gleich umgebracht wird. Und deshalb weiß er das. Entschuldigung, Schatz, ich kann jetzt nicht wirklich viel schreiben. Ich werde gerade umgebracht. Ich wollte nur wissen, war kein Selbstmord. Ich wollte nur sagen, war kein Selbstmord. Nicht, dass du denkst, ne? Bussi, nicht, dass du dir Sorgen machst oder so. Bussi, Essen ist im Kühlschrank. Nee. Mhm. War er ein Arzt? Nee. Also war es vielleicht so, der Hocker verbindet, also er verbindet mit dem Hocker sehr viel in seinem Leben und hat selber seine Freundin umgebracht, aber das wusste er nicht mehr. Und dadurch, dass er sich auf den Hocker gesetzt hat, sind die Erinnerungen wieder zurückgekommen und deshalb wusste er das jetzt. Ich bin so froh, nicht in deinem Kopf gefangen zu sein. Ja. Nein. Hat jemand die Freundin mit dem Hocker erschlagen und er denkt sich, dann nimm den Hocker so auf dem Boden liegend weg und will sich draufsetzen und denkt so, oh, da ist ja Blut dran. Vielleicht ist sie doch nicht gestürzt. Muss man was denn da los? Kann hier was Nein. passieren? Ja. Mein Gott. Geht es darum, dass er von diesem Hocker aus irgendwas sehen kann? Nein. Also, nein. Sehen kann, er kann an diesem Hocker was erkennen, aber... Ist da ein Abschiedsbrief? Nee, eben nicht. Saß die noch auf dem Hocker? Nee. kann nur sein. Lag sie unterm Hocker und mit einer... Nee, unterm Hocker lag sie nicht. Auf dem Hocker lag eine vergiftete Nadel und die hatte sie abgekriegt und jetzt hat er das auch und ja, ist halt auch tot, aber weiß, dass sie ihn sich nicht umgebracht hat. Aber es hat einfach so, das weiß er halt. Ja. Nee. Das stand ja auf der Stirn geschrieben. Kommt ja schon mal vor, dass da so eine vergiftete Nadel auf Hocker. Ja, klar. Wo legst du die hin, wenn du gerade die Hände voll hast? Auf den Hocker. Ja, stimmt. Kommt ja, natürlich ohne Hocker. Hocker vorbeigelaufen und sagt, hey, die Nadel, fliegst du halt drauf. Ich bleib so lange stehen. War das in einer Wohnung? Ja. Es ist erheblich. Also spielt das eine Rolle, dass es in einer Wohnung war? Es könnte auch ein Kaufhaus, ein irgendwas. Es spielt eine Rolle, dass es drin ist. Also es könnte auch ein Iglu sein. Sehr großes Iglu, ja. Muss ja ein Hocker reinpassen. Muss ja mindestens der Hocker reinpassen, wenn nicht noch mehr. Zwei Hocker. War das ein Barhocker? Nö. War es ein Küchenhocker? Uninteressant, nö. Nö, ich finde das schön. War es ein Melkschemel? Auch interessant, nein. Ein umgedrehter Eimer. Nee, war es ja kein Hocker, war es ein umgedrehter Eimer Hocker gewesen. Nein, es ist halt der Hocker aus dem Eimer geschnitzt. Ja, es ist so eine alte bayerische Handwerkskunst, Hocker aus Eimern zu schnitzen. Ja. Holzeimer vor allen Dingen. Wird so gemacht auf der Alm, ne? Hm. Nein. Nein. Aber sie ist schon tot, ja? Nein. Ja. Naja, ich sag, ich überbrück mal ein bisschen mit einer Frage, die schon dreimal gestellt worden ist. Kann man ja machen. Muss man aber nicht. Aber nee. Man kann. Wenn wir einfach ein bisschen Pausen zwischen unseren Wörtern machen, dann verschleudern wir ein bisschen Zeit. Ich kann noch ein Delay reinlegen, dann bin ich länger drauf. Aber plus ein bisschen Pausen zwischendran. Hätte er sich nicht auf den Hocker gesetzt, so würde er glauben, dass seine Freundin eine Selbstmörderin ist. Warum? Sie hing mitten im Raum an einem Seil. Richtig. Und der Hocker stand aber am völlig anderen Ende des Raumes und hat sich dann so gedacht, wenn der Hocker jetzt hier steht, den kann sie ja jetzt nicht bis hier rüber levitiert haben. Das heißt, sie muss aufgehängt worden sein. Die Richtung ist zumindest ansatzweise. Sie hängt in der Mitte eines Raumes an einem Seil, soweit waren wir richtig. Aber dass der Hocker woanders ist, nein. Aber der Hocker stand, Entschuldigung, stand aber da. Und der steht dann nicht mehr, wenn du da runter springst und dann, ne? Also es kann, es muss man. Der Hocker lag im Raum rum, wie man das halt so macht, wenn man irgendwie, also wie das halt so aussieht. Der Mörder hatte den Hocker noch in der Hand. Als er sich draufsetzte auf den Hocker. Ich meine, das wäre zumindest ein Zeichen. Hey, gib mal kurz den Hocker her, das ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Moment, ah, hallo, bist du denn? Na, Sven hier. Was machst du denn hier? Ach, da ist voll. Du weißt doch, wie es ist. wie wär's vielleicht so? Nee. Dann lieber doch nicht. Nee, besser doch nicht. Also es hat sich auf jeden Fall aufgehängt. Ah, weißt du was? Schon mal. Also sie hängt da. Sie hängt wollte da. Sich umbringen. Und er hat den Hocker weggezogen. Ja, um sich drauf zu setzen. Ja. Hab ich auch gerade gedacht. Du bist keine Selbstmörderin. Nein. Dann anderer Ansatz. Sie wollte sie umbringen, aber wollte gerade runtersteigen. Nein. Aber beim Runtersteigen ist der Hocker gebrochen. Aber das hat er dann gerade gesehen, als er umgefallen ist mit dem Hocker. Nein? Nein. Zum Glück spielen wir hier keinen Hangman. Mit den vielen falschen Antworten. Würde schon lange hängen. Was natürlich dann wieder zum Rätsel passen würde. Wir haben Hangman gespielt. Also Hangwoman in dem speziellen Nein. Fall jetzt. Ja. Nein. Nein, nein. Er hat sie aus Versehen aufgehängt und sich dann auf den Hocker gesetzt und dann ist ihm das halt eingefallen. Oh, hoppla, Frau, hängt man ja nicht auf. Macht man nicht. Ach so, ups. Wie kommt sie denn? Jetzt hab ich die auch noch umgebracht, so ein Scheiß. Ich dachte schon, die hat sich selbst umgebracht. Essen. Mann, ey. Das nee, war ja ich. Und wer soll jetzt die Wäsche machen? Das ist ja blöd. Wer räumt das denn jetzt auf? Soll ich lösen? Wer räumt das denn jetzt weg? Soll ich auflösen, Jungs ja, und Mädels ja. und so? Ja. Na, dieser Hocker ist einfach zu klein, als dass seine Freundin hätte sich darauf stehend Nein. aufhängen können. Ach komm. Nein. Komm, auflösen, also jetzt sind viel besser. Er hat sich halt draufgesetzt und sich dann eingefallen. Alex, kann man die Lösungsansätze, die wir hier jetzt gebracht haben, nicht irgendwo einsenden? Ja. Dann kriegen wir den Hörerpreis, den Leserpreis. Von der, weiß ich nicht, Radio, Donau, Latterrolle. Genau. Von der Donauwelle. Es gibt ein Radio, das heißt die Donauwelle. Nee, scheiße. Echt? Ja, echt jetzt. Es gibt auch einen Kuchen, der heißt die Donauwelle. Ja, es gibt auch eine Frisur, die heißt die Donauwelle. Wow. Nee, das ist eine Wasserwelle. Meistens bei Türken anzutreffen, egal. Die Dönerwelle. Der war so schlecht. Ja, der war richtig mies, ich weiß. Ja, ich auch. Entschuldigung. Hin und wieder. Gerade nochmal so. Ich bin auch bloß ein Mensch. Also die meiste Zeit. Nee. Du bist Ossi. Ja, okay. Ja, okay. Doch, jetzt wo du sagst. Ja, ich weiß. Ja. Na gut. Wenn du meinst. Nö, eigentlich nicht. Okay. Hab Leben. Der hier ist lustig, den werde ich euch jetzt um die Ohren klappen und ihr werdet mir sagen, wie, was los ist. Das ist in 2 Minuten gelöst. Ein toter Mann liegt in der Nähe eines Haufens Steines. Auf ihm liegen ein Buch und ein Käfer. Was ist passiert? also er hat ein Buch gelesen und der Käfer hat ihn angesprungen. Ihn gewürgt und der Käfer Buch aus ihm herausgesaugt. Nein. Moment. Ein Käfer? Ein VW-Käfer? Ja. Ja? Sag doch, das geht schnell. Ja. Aber das sind solche runden Autos, die gab es früher mal. Die hießen früher mal Kraft durch Freude Auto. Und, also ganz früher. Und ja. Oder das könnten wir noch klären, warum er in der Nähe eines Haufen Steines liegt und warum ein Buch noch auf ihm liegt. Na, also der Käfer ist erstmal vom Himmel gefallen. Genau, das war so meine Theorie. Ein Käfer ist nicht in ein Haus gefahren. Es hat Käfer geregnet. Es hat auch keine Käfer geregnet. Erzähl's uns. Na gut. Das Buch ist das Handbuch und er wollte halt mit den auf Steinen aufgebockten Auto irgendwie Atom vollführen. Genau. Ja. Klingt, als müsste man dabei umkommen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, da hat es schon den einen oder anderen mit weggeräumt. Also auf die Idee sind schon viele gekommen und die meisten. Okay. Der kommt so nicht, also so kann man das nicht sagen. Es kann gefährlich werden, wenn man blöd ist und so, aber... Also, ich hab mal einen, wo keiner stirbt. Jenny, was du übrigens nie machen solltest, ne? So ein Auto auf Steine aufbocken, das ist ganz gefährlich. Meinst du? Ja. Doch. Mal einen, wo keiner stirbt. Ein Mann kommt in eine Bibliothek, er nimmt sich ein Buch aus dem Regal, blättert es durch, er findet einen 10-Euro-Schein, den er behält. Und stirbt. Aber er freut sich nicht. Warum? Moment, pass auf, er stirbt irgendwann. Er stirbt. Yes! Irgendwann. Oh. Was hat er in dem Buch gefunden? Ein 10-Euro-Schein. Ein 10-Euro. Aber er freut sich nicht. 10-Euro-Schein. Aber bei der Bundesbank kannst du nur 51% eines 10-Euro-Scheins einlösen, dann kriegst du 10 Euro, aber das sind 2x50%. Und deshalb freut er sich nicht. Nee. Er hätte sich mehr gefreut, wenn das 100 Euro gewesen wären. Er hat sich aber gar nicht gefreut. Ja, ist der Bibliothekar und muss das eh schon abgeben, weil hat er ja ein Buch gefunden. Wir leben im Jahr 2000 und haben den Euro gar nicht mehr. Nein. Er ist so ein Josef Ackermann, der so viel verdient, dass es sich einfach nicht lohnt, den Geldschein zu nehmen. Er behält ihn. Ach so. Er findet einen 10-Euro-Schein, den er behält, aber er freut sich nicht darüber. Warum? Er hätte lieber das Buch behalten. Die Serie, er ist asexuell und die Seriennummer dieses Scheins ist 666666. Nein. Asexuell heißt jetzt nicht, dass du keine Sechsen aussprechen kannst. Das weißt du, oder? Ja. Das ist keine Sprachbehinderung. Ja, wenn du das so siehst. Na gut. Just saying. Wie du meinst. Naja. Du zu helfen, okay? Entschuldigung. René, du bist uns auch ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich auch mit dir bei Facebook befreundet, ne? Ja. Also, ne? Dein Beitrag hier, ne? Der also, er wird nicht sich unterschätzt. Weil er in einem ganz anderen Land lebt und da ist eine ganz andere Währung. Nö. Er lebt in Deutschland eher. Er hat diesen 10-Euro-Schein in einem Buch gefunden, in dem halt verschiedene Geldscheine einfach abgedruckt und abgebildet sind. Da haben wir, ach, hier ist ein 10-Euro-Schein und da ist nur ein 50-Euro-Schein abgedruckt, aber ist halt kein echter. Wie kann man den dann behalten? Nein, er behält ihn. Er findet einen. Der hat halt die Seite rausgerissen. Ich meine, macht man das nicht, aber. Hier, so einen. So einen 10-Euro-Schein findet er. Ja, das habe ich natürlich jetzt an dem knitternden Knattern erkannt. Das ist ein 10-Euro-Schein. Ja, natürlich. Du hast uns echt beschissen, es war ein 5-Euro-Schein, oder? 10 Euro. Bonze. Ja. René, auf irgendwas muss ich doch aufschreiben, was wir hier machen. Was halt Papier. Mit irgendwas muss man sich die Zigaretten anzünden. Ich bin ein 16-Euro-Schein. Der war mit Edding vollgekritzelt. Ach, das machst du mit der Flitterkohle? Ja, irgendwo muss ich das Papier her. Ich hab die immer gleich weitergegeben. Danny, du wolltest immer noch irgendwas sagen, oder? Ja, ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Ich hab schon was gesagt. Es zieht sich ein bisschen, ne? Ein ganz kleines bisschen. Er braucht den 10-Euro-Schein. Ach nee, der behält ihn ja. Ja, der hat mit dem 10-Euro-Schein irgendwas in irgendeinem Buch markiert. Eigentlich eine Seite, die er behalten wollte. Er hat den 10-Euro-Schein so als Lesezeichen reingelegt. Und jetzt braucht er die 10 Euro, aber wieder muss die halt eben deswegen rausnehmen und verliert deswegen die Stelle, auf der gerade gewesen ist. Was? Und egal. Du musst mir jetzt nicht folgen können. Du benutzt irgendwelche 10-Euro-Scheine, um in Büchern in der Bibliothek was zu markieren. Nee, da nehme ich normalerweise 50-Euro-Scheine, aber ich meine, wenn du gerade nichts anderes innestecken hast. Ach, gut. Er hätte das Buch kleinen müssen, um den 10-Euro-Schein behalten zu können, damit es keiner sieht, und dann hätte das Buch vielleicht mehr gekostet als 10 Euro. Nee, er behält diesen Schein ja, wie gesagt. Ja. Ja. Ist das ein gefälschter 10-Euro-Schein? Nee, ist ein echter. Ja, dann ist er einfach nur doof. Das gefällt in der Geschichte. Das ist auch auszuschließen. An was machst du deine Vermutung fest, dass er nicht nur doof ist? Dass er den jetzt rausnimmt. Ja. Warst du ein neumodisches elektronisches Notebuch? Wo man in Bibliotheken findet und wo dann auch 10-Euro-Scheine rausfallen. Stehen da halt öfter mal so rum. Also man sagt die, wo man findet. Die, wo man findet, genau. Da waren die, wo da so rumstehen. Ich hab ihn beobachtet. Nee. Und wenn er sich gefreut hätte, dann hätten die Kameras gemerkt, dass das ist ein schönes Foto. Der hat bestimmt gerade 10 Euro gefunden. Nehmt ihn fest. Ich kann hier ein Programm für 5 Euro auf Amazon für 358 Euro und 81 Cent kaufen. Das ist sehr schön. Cool. Genau die gleiche Trainier. Ja. Du sollst doch nicht beim Podcasten rumsurfen. Wie ist denn das mit dem Mann in der Bibliothek, der deinem Buch den 10-Euro-Schein findet? Trini, wir brauchen dich. Ja, ich überlege doch gerade, während ich hier auf Amazon rumguckst, nach irgendwelchen Programmen, die teuer sind. Vielleicht hat er einfach... Nein. Jetzt könnt ihr den Satz vervollständigen. Übernehmen. Ja, genau. Eigentlich könnt ihr jetzt mal weitermachen. So. Er hat das Buch. Ja? Ja, er wollte das Buch, genau. Er hat das Buch. Ja, also das Buch hat er jetzt dann demnach, also bei der Bibliothek ausgeliehen. Nee, hat er das Buch in der Bibliothek gelassen und einfach bloß das Geld mitgenommen. Nein, er hat das Buch auch mitgenommen. Nee, er hat nur das Geld mitgenommen. Ja, wie nur jetzt? Das Buch hat er da gelassen. Er ist öfter in der Bibliothek und sucht nach Geldscheinen in Büchern und an dem Tag hat er sich halt nur 10 Euro verdient durchsuchen und da war er ein bisschen unglücklich drüber dann. Und normalerweise findet er da immer mehr. Er selbst hatte das da reingelegt als Lesezeichen, irgendwie ein 100er, und jetzt hat er sich gedacht, ach du Scheiße, mein Geld, komm wieder und findet auf einmal nur noch einen 10er. Auch eine schöne Lösung, nee. Er war Buchhalter. Wow. Und hat das Buch nur gehalten. Nein. Wir haben angefangen mit schlechten Sprachwitzen, jetzt gegen Ende muss das auch wieder so passieren. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir die ganze Zeit durchgehalten haben. Dachte ich auch, das Niveau also unter Null quasi. Soll ich übrigens schön von dem Elf-Foto grüßen? Ja, ich sehe es gerade. Und René, du kriegst übrigens einen Minuspunkt. Aber den kriege ich vom Elf-Foto ab, ja? Ja, ich notiere es, dass der von Elf-Foto ist. Okay, danke. Am Ende machen wir so ein Jahresranking und dann haben alle so 300 Punkte und ich minus 100. Genau. Aber warum grüßt der nur und spielt nicht mit? Ich glaube, der hat ein bisschen verpeilt. Egal. Böser Spotto. Vielleicht hat er ja dieses komische Ding, was sie so real life nennen. Immer noch dieser Typ mit dem Buch und dem 10-Euro-Schein, der sich nicht über den 10-Euro-Schein freut. Richtig. Das ist ein Buch darüber, dass man mit Geld nicht glücklich wird. Ja, Geld macht dich glücklich und da drin findest du dann 10-Euro-Schein. Mist. Scheiße, ey. Spielt das eine Rolle, dass das in der Bibliothek ist? Ich glaube, Alex ist weg. Ich glaube auch. Oh, damit ist, glaube ich, auch der Stream hin, oder? Nee, Alex ist noch da, alles ist gut. Okay. Sind wir jetzt beruhigt? Spielt das eine Rolle? Ich habe nur beim Husten irgendwie vergessen, das Knöpfchen wieder zu drücken. Okay. Aber war die Frage, Alex? Schon dumm. Ich habe die Frage nicht weggekriegt, weil ich sie verhustet habe. So, jetzt ja. Entschuldigung. Spielt es eine Rolle, dass es in einer Bibliothek spielt, unsere Szene? Doch. Durchaus. Bibliothek ist wichtig. Und spielt das Buch eine Rolle? Ja, doch, durchaus. Ja. Und der 10-Euro-Schein auch. Ja, das ist alles total richtig. Alle Fakten durchhören. Ja. Das war ein Buch, wie gesagt, das Geld nicht glücklich macht oder so. Nee. Das war die Bibel. Nee. Es war die Übersetzung des Beatles-Titels Can't Buy Me Love. Nein. Was soll ich denn langsam mal lösen? Das ist ja albern hier. Versuchen wir mal. Soll ich? Ja. Ja. Na, es war einfach der Autor des Buches, der den Schein da reingelegt hat vor einem Jahr, für den, der das halt liest. Da kommt natürlich jeder drauf. Sonst hat keiner gelesen und... Dementsprechend hat er jetzt den Schein wieder rausgenommen. Ehrliche Leute, die gedacht haben, ja, ist jetzt ein 10-Euro-Schein drin, aber hey, macht mich jetzt unertreich und vielleicht sucht ihn dann jemand, ach komm, gib's wieder ab in die Bibliothek. Haben vielleicht 100.000 Leute gelesen, alle ehrlich gewesen? Wir haben noch eine Viertelstunde, warten wir. Bisschen erzählen. Ich war in Altenheim heute. Ich war in Altenheim heute und ich kann ein bisschen die einzelnen Charaktere beschreiben. Also es gibt den Demenzkranken. Darüber macht man keine Witze, das muss ich einfach sagen. Das ist einfach nur traurig, was da ist. Also darüber will ich jetzt eigentlich auch nicht reden. Dann gibt es aber auch die, die einfach nur lustig sind damit, dass sie alle 3 Minuten Sachen vergessen. Das ist auch für sich traurig. Die haben dann aber noch Alzheimer. Ja, ich hatte einen Onkel, der war der Leiter der Feuerwehr in Lübeck damals und der hatte Alzheimer und als mein Vater starb, da war er bei der Beerdigung und dann hat er zum Sargträger gesagt, mein Name ist Ahrens, nicht? Aber Sie kennen mich ja. Ich bin ja der Leiter der Feuerwehr Lübeck. Und Sie kennen mich ja. Ne? Und er hat da alle mit Handschlag begrüßt und dann sind wir noch in der Gaststätte gewesen. Und dann hat er immer gesagt, Spaß muss sein, Spaß muss sein. Selbst auf der Beerdigung. Wird er dann halt vergessen, ne? Dass da hier Beerdigung war. Ja, das hat er gar nicht mitgekriegt. Nee, ich könnte jetzt an der Stelle wieder einen sozialkritischen über Altenheim rauslassen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Gut. Also, ich bin sowieso gleich dabei, also mach. Mit dem sozialkritischen oder mit dem Altenheim? Nee, mit dem Altenheim. Ja, dann erzähl mal weiter. So, auf jeden Fall, es gibt diesen sehr, sehr, sehr, sehr alten Mann, der alle 3 Minuten aufsteht und einmal durch den Raum läuft, zu allen Hallo sagt, jedem einen einzigen Cent auf den Tisch legt und dann wieder zurückgeht. Das hat einfach den Grund, es hat keinen Grund. Aber er legt halt jedem einen Cent hin. Und immer wieder. Und das Problem ist halt, wenn er irgendwann keine Cents mehr hat, dann fängt er an zu schreien und das ist sehr laut. Das heißt, man muss immer die einzelnen Cents wieder einsammeln, man muss hinter ihm hergehen, und das ist mein Job, die einzelnen Cents wieder einsammeln und ihm dann wieder in die Hand drücken, damit er nicht anfängt zu schreien. Das alle 3 Minuten, das ist sehr, sehr anstrengend. Dann gibt es den Mann, der 100 Millionen auf dem Konto hat, der schon 52 Millionen Jahre lang lebt. Überleg mal, wenn der sich die Kohle in Cents auszahlen lassen würde, ne? Wie oft der andere Olle da mit der Kohle durch den Raum rennen könnte. Krass. Entschuldigung. Vielleicht sollte man diesem einen mit den Cents sein Taschengeld, was er wöchentlich ja kriegt, wie das ja jeder kriegt im Altenheim, einfach in Cents auszahlen. Es ist schon so ein bisschen wie Flatter, oder? Mikropayment quasi. Ich meine, ist ja schon niedlich. Also wir hatten bei uns im Dorf, gab es so einen Alten, der hatte irgendwie wahrscheinlich mal Kriegsverletzungen gehabt. Auf jeden Fall hatte der eine Hand feststehen und konnte dann nur den Daumen bewegen. Und die Hand war so zur losen Faust geballt. Und der Daumen, den konnte halt auf und zu machen. Und in dieser Hand steckte immer ein Bonbon. Und wenn er irgendwelchen Kindern begegnete, dann sagte er, mach mal den Daumen hoch. Und dann durfte sich das Kind den Bonbon rausnehmen. Das ist irgendwie so nett. Ja. Mein Vater hat immer an seinem Geburtstag aus dem ersten Stock Bonbonregen für die Kinder gemacht. Ui. Ja. Er hätte die Bonbons auspacken sollen. So eine Tüten um sich buchen. Nee, Quatsch. Ich kenne ja deinen Vater nicht. Er lebt auch nicht mehr. Ja. Ja. Haben wir noch eine lustige Geschichte verleiten? Die Stimmung erfolgreich erschossen. Ein Mann mit einem Vollbart geht zurecht in eine Damentoilette. Warum? Weil er ein Transvestit ist. Erster Hausmeister. Nein. Genau. Nicht der Hausmeister. Die Hausmeisterin. Eine transsexuelle. Eine transsexuelle Hausmeister. Nee, eigentlich dann in dem Sinne ein Transsexueller, weil er sie ja dann ein erst und ja. Ne? Nein. Ja. Nein. Sie ist. Also er. Sie. Er. In der Toilette wurde jemand ermordet, er ist von der Mordkommission, ist bei der Spurensicherung und muss sich natürlich den Dings da, den Ort des Verbrechens genau anschauen und hat ein Bart. Wer sagt, dass es zu Recht ist? Vielleicht ist er einfach nur ein Fetischist. Ich glaube an das Gute im Menschen. Deswegen. Vielleicht um seinen Fetisch ein bisschen zu regeln kann. Übrigens sein, war das, glaube ich, auch in dem Rätsel, dass der da zu Recht reingeht. Mhm, genau. Ja, genau. Ja, nee, aber wer regelt zu Recht? Also wer sagt, dass etwas zu Recht ist? Kann ja sein, dass er Fetischist ist. Dass er einfach... Also, und er meinst du für sich, ja, nee, das passt schon, ist zurecht. Ja, genau. Martin? Ja, ich überlege gerade, aber mir fällt auch nicht so recht ein, weshalb. Er ist der Putzmann. Er ist aber nicht der Weihnachtsmann. Er ist nicht der Weihnachtsmann. Er ist auch nicht der Putzmann. Ist er und sein Bruder, sind das beides Klempner? Yay! Super Mario. Die hatten keinen Vollbart. Ja. Na, macht ja nichts. Aber es war der Klempner. So. Das hatten wir doch schon. Haben wir noch was mit Leid? Nee, Hausmeister habt ihr wissen wollen. Ja. Alex, Minuspunkte. Ja. Diesmal nicht für mich, Alex. Doch, für mich auch. Kannst du dich abhaben, René? Wollt ihr noch einen? Aber kommt noch irgendwas Mobiles? Ach Gott, ja. Muss ich ja nochmal gucken, weiß ich. Bitte. Genau, geht auch sterben. Muss ich ja nochmal Toderätsel suchen. Ich meine, wie ich ja schon geschrieben hatte heute im Chat, dass Menschen generell anstrengend sind und deswegen Hauptsache alle weg. Ja, stimmt auch, war. Ich wäre eigentlich ein guter Diktator, ich weiß, aber. Mach das doch. Wir brauchen einen. Ich prokrastiniere aber zu viel. Hm. Dann wird ja dann auch nichts. Also, ach komm, machen wir heute Welt. Ach komm, nee, machen wir morgen. Weltherrschaft. Hm. Ach, Mist, alles. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich. Verschiebe schnell auf morgen, genau. Genau, sag ich dir. Aber nicht so, und wenn es dann früh im Bett auch noch so schön warm ist und du da liegst und dann denkst du, Weltherrschaft, ach nee, komm, kann ich auch morgen noch machen. Ja. Kennt ja nicht weg die Welt. Eben. Jetzt komme ich die ganze Zeit nur noch so eine komischen Reimrätsel-Dinger. Das ist ja ganz fürchterlich. Oder welches Gemüse ist immer lustig? Ah, Hilfe! Und welches war's? Ich habe mir die Antwort nicht angeguckt. Das waren bestimmt die Kichererbsen, oder? Wahrscheinlich. Oder Zitronen, denn sauer macht lustig. Okay, das ist ziemlich bekloppt. Ja, vielleicht reden wir einfach die Zeit mal. Es kommt keiner um, okay. Die paar Minuten noch totquatschen, oder? Ja. Wo sind wir hingequatscht? Haben wir keine Themen mehr. Hier ist noch einer gestorben. Nachdem sie die Melodie hörte, griff sie zur Pistole und erschoss einen fremden Mann. Warum? Justin Bieber. Ach nee, ist Kind. Nein. Wer definiert Mann? Was? Das habe ich eben nicht verstanden. Nachdem sie die Melodie hörte, griff sie zur Pistole und erschoss einen fremden Mann. Ganz eindeutig, sie ist psychisch beeinflusst worden, dass sie Leute umbringt, sobald sie die Melodie hört. Ganz deutlich. Nein. Genau. Doch. Nein. Doch, Alex. Doch. Alex. Du musst nur richtig nachlesen. Alex, das ist das, was sie dir glauben machen wollen. Die Melodie kam von einer Haustürenklingel und sie hat dort auf den Fremden gewartet, den sie umbringen sollte, der, wie gesagt, schon klingelte und sie wusste, wenn der klingelt, ja. Klingt schlüssig, oder? Ja. Klingt schlüssig, war aber nicht so. Hätte ja sein können. Das war das Lied, spiel mir das Lied vom Tod. Nö. Und sie hat gedacht, es steht der Tod draußen, den bring ich mal lieber um. Nachher kommt er noch und holt mich. Mhm. Nee. Ist es denn wichtig, in welcher Zeitperiode das ungefähr spielt? Oder ist das völlig unwichtig? Sagen wir so, es gibt einen Punkt, vor dem es nicht passiert sein kann. Vor ihrer Geburt. Aber wann der ist, müsste ich jetzt erst rausfinden. Moment. Vielleicht finde ich das ja spontan raus. Wobei ich sagen muss, vor ihrer Geburt ist, klingt auch sehr schlüssig. Ja, vor ihrer Geburt ist wahrscheinlich auch falsch. Also, steht das hier irgendwo? Da, Geschichte. Um das Jahr 1840 müsste das also frühestens gewesen sein. 1840, da wurde der Funk bzw. die Radioübertragung, glaube ich, erfunden, oder? Das mag sein, aber darum geht's nicht. Aber sie hat es im Radio gehört und deswegen kann es ja nicht vorher gewesen sein, weil da gab es ja noch kein Radio. Nee. Mhm. Hat nichts mit dem Radio zu tun. Also gab es das Lied vorher nicht? Keine Ahnung. Sie hört ein Lied, hat daraufhin jemanden umgebracht. Melodie, Melodie. Melodie. Und hat daraufhin... ich höre schon im Hintergrund. Oh, ich sehe gerade, 1814 hätte es vielleicht... nee, aber das war zu groß, das hätte man dann noch nicht in eine Dose. Also ist der nochmal ums Leben gekommen, der das Opfer? Erschossen worden. Erschossen. Nachdem sie die Melodie hörte, griff sie zu... Was? Plattenspieler? Nein, kein Plattenspieler. Ich glaube eher, es geht um die Waffe. Pistole. Ja, schon, aber da gibt es ja verschiedene Formen von Pistolen. Ach so, ja, nee. Das ist natürlich die nächste Frage. Gab es aber 1800 und gab es auch schon Pistolen, oder? Ja, natürlich, aber... Ja, dann passt das ja beides. Ja, weil du gesagt hast, das wäre zu groß gewesen. Die Pistole, nee, die wäre nicht zu... Passt schon, egal. Lass dich nicht von mir irritieren. Irrigieren? Irrigieren, genau. Ich weiß, was es war. Es war diese hässliche Klingel vom Bofrostmann. Die 1840 zuerst. Nicht mehr kommen. Der 1840 zuerst mit seinem Wagen durch die Gegend gefahren ist, sein Pferdewagen. Den gegründet worden ist, aber es war bestimmt damals schon so nervig. Ja, er konnte sich keine Glocke leisten und hat immer nur gebrüllt, Bofrost, Bofrost. Ja, und irgendwann hat er jemand wieder so, pff. Nee. Er hat es schon gesungen, weil er war ja eine Melodei. Haben wir ja gesagt. Melodei, ja. Mhm. Warum bringt man jemanden um, wenn man eine Melodie hört? Es war die Titelmelodie. Wusste sie, Entschuldigung? Nee, wusste sie? Wusste sie, dass die denjenigen damit überhaupt umbringt? Oder wollte sie? Ja. Also wenn man auf jemanden schießt, dann weiß man, der ist dann hinterher tot. Also es war im Endeffekt vorsätzlich. Es ist sowas wie der braune Ton, nur halt mit Erschießen. Genau. Wenn sie die Melodie hörte, griff sie zur Pistole und erschoss einen fremden Mann. Warum? Kannte sie den? Den will ich final irgendwann mal fremd einbauen, wenn ich den dicht mache. Den braunen? Nee, den auch. Diese Melodie hier. Genau. Also sie kannte den nicht, also war für sie dann auch ein Fremder. Ist er da umgeschossen. Ja, nee, sie hat es halt gemacht. Ohne zusammen. Richtig. Ja, völlig zusammen. War eine Psychopathin, hat sich gedacht, ach Melodie, Batz. Ah, la la la, Ditsch. Nein. La la la, la la la la, Ditsch gefällt mir. Ihr habt nicht eins von diesen Rätseln heute gelöst, sehe ich das richtig? Nee, ja, doch eins, also eins. Ah, eins habt ihr, okay, gut. Nee, wir hatten noch das andere mit den Käfern, die es geregnet hat. Ah, halb, okay. Ja, komm, es war ein Käfer, also das hat doch gereicht. Ja. Also ein VW-Käfer. Warum? War egal, gut. Ja. Willst du uns diese wunderbare Geschichte noch näher bringen, bevor wir unsere Hörerschaft zu Bette bringen? Das kann ich natürlich gerne tun. Diese Frau lag in ihrem Bett und hatte eine Schmuckschatulle neben sich stehen, die, wenn man den Deckel öffnet, eine La-La-La-Spieldosenmelodie macht. Okay. Und sie hatte keinen Bock, dass ihre Spieldose leergeräumt wird und hat dann einfach mal den Einbrecher umgenietet. Oh. Mhm. Weil ich auch als Einbrecher nicht einfach die ganze scheiß Schatulle mitnehme. Nee, die war ja festgeschraubt an dem scheiß Nachttisch. Mhm. So. Ja. Also hätten wir jetzt gesagt, okay, spielt es eine Rolle, dass die Schatulle, auf die wir ja vorher nicht gekommen sind, an dem Tisch festgeschraubt ist, wie ja die meisten Schatullen an den Tischen... Ja. Vor allem vor allen Dingen an diesen schweren Eichenschränken und Truhen. Genau. Und schraubt man ja gerne mal so kleine Schatullen mit Spieluhren fest. Das ist wie eine Resonanz. Genau. Ich glaube, wir beenden die ganze Sache jetzt hier an der Stelle, oder? Ja. Bin ich auch dafür. Wenn du das möchtest. Nur wenn ich Mussolini sagen darf. Ja, Penis. Mussolini. Hitler. Ja, Hitler gesagt, oder haben wir nur Hitler gehört? Ich glaube, wir haben es nur gehört. Alles. Mussolini. Hitler. Alex. Goebbels. Sie hat Goebbels gesagt. Pol Pot. Jetzt kommt, Leute, wir spielen jetzt noch schnell das kleine Diktatoren-Quartett. Okay, wer nicht mehr kann, wer nicht mehr kann, verliert, okay? Also, der kann nicht mehr. Hitler. Mussolini. Ja, Pol Pot halt, ne? Ja, dann sag ich hier die Kim Jong-un. Kim Jong-il! Ja, nee, ich wollte eigentlich erst die ganze Dynastie nehmen, aber wir nehmen ja nur einen. Ich will es ja auch euch nicht so schwer machen. Ja. Ich hätte gerne Franco. Nee, warte mal, wir haben Berlin ausgelassen. Oh, Entschuldigung, Berlin? Ja, stimmt. Ich weiß nix. Das ehrt dich, Berlin. Du musst die nicht... Nee, ich persönlich kennen. Ja, wen hat man noch? Ja, Kim Il-sung halt, ne? Der erste. Kim Jong-un. Der ist ja immer noch Präsident, ne? Nee, das ist so Un. Nee, der Präsident ist immer noch der Tote. Ach so, ja, stimmt, den haben sie ja nicht abgelöst. Sie haben gedacht, ach, der macht da jetzt nichts mehr kaputt. Ach, lass mal halt einfach. Gell. Genau. Ja, ich sag mal Walter Ulbricht. Ja, komm, der ist aber kein richtiger Diktator. Naja, obwohl. Naja. Doch, kann man durchgehen lassen. Wobei, ich meine, ja. Da wäre der Honecker. Der Honecker aber schon eher noch prädestinierter Ulbricht. Charles Taylor. Wo war der denn? Liberia. Du googelst jetzt, ne? Nee. Ach so, das weiß man. Ich habe da tatsächlich einen persönlichen Bezug zu, aber nicht, weil ich irgendwie in irgendeiner Weise afrikanische Vordings siehst habe. Ich wollte gerade so fragen, du bist mit dem verwandt. Weil ich jemanden kenne und deshalb weiß ich das. Ja, mit dem verwandt das. Mao Zedong. Josef Stalin. Ich hab einfach Stalin. So, ich bin einfach. Scheiße, wie hieß der? Ja. Ah, Mu irgendwas. Barak. Das wäre dann der Ägypter. Ja. Natürlich. Du meinst aber nicht den, der mit dem Namen da. Der klang so ein bisschen exotisch. Fidel Castro können wir doch eigentlich auch durchgehen lassen, oder? Muammar al-Gaddafi. Ja, auch was mit Mu am Anfang. Saddam Hussein. Mussaddam Hussein? Mussaddam. Ja, ich meine, Mussolini hat es ja schon, ne? Jean-Claude Duvalier. Wer? Na, Diktator von Haiti kennt man. Naja, da hast du einen einen halbpersönlichen Bezug, du kennst da jemanden. Milosevic. Milosevic, ja, der ist auch gut. Ich werf einfach mal Idi Amin ein. Ja. Idi Amin. Dann, Idi Amin. Ja, Ruhollah. Chiang Kai-shek werf ich jetzt mal ein. Ruhollah Khomeini. Ayatollah Khomeini hieß der, den du da gerade schlecht abgelesen hast. Ruhollah Musavi Khomeini. Nein, Ayatollah Khomeini. Scheiße, stimmt. Nein. Khomeini eigentlich. Er war ein schiitischer Ayatollah. Ja, das ist Ayatollah was anderes. Khomeini. Ja, whatever. Ja. René, du bist raus. Wie gehst du Heile Maria? Wie gehst du Heile Maria? René, du musst vor 3 Minuten schlafen gehen. Genau, wir schaffen jetzt alle mal den René zu Bett und dann beenden wir die Sache für heute. Tschüss, ja. René. Jean-Claude Duvalier. So. Gute Nacht! Ciao, Bussi. Tschüss. Bin schon offline. Tschüss, Bärchen. Tschüss, ihr alle.